Das Schaumbad History Spezial. Mit Peter und Brünn. Heute zu Gast der Experte für Weltgeschehen im Wannenwasser, Professor Josh. Was ein Intro. Nicht schlecht, oder? Ja, und wir haben heute einen Gast da und ich freue mich besonders, weil ich glaube, wir haben heute, ich glaube, ich habe die zwei tiefsten Stimmen Stuttgarts hier an einem Tisch sitzen und ich bin nicht die tiefste Stimme. Und zwar haben wir heute unsere Spezialfolge, wie die Hörer schon am Intro gehört haben. Und wir haben einen Experten da, oder? Professor Josh. Professor Josh. Ja, schönen guten Abend. Hallo Josh. Schön, hallo, dass Josh. Du da bist. Du, ich sehe gerade, du hast dein Handy noch an. Dürfte ich dich bitten, auf Flugmodus zu gehen? Das ist immer sehr wichtig. Selbstverständlich. Weil sonst hat man immer dieses... Das Tackern. Und dann sind unsere Gäste immer von vornherein unbeliebt. Aber du kannst gar nicht unbeliebt sein, weil du bisher... Sei denn, du brauchst Google für deine Experteneinschätzung. Auf gar keinen auf Fall gar keinen Fall. Ich bin so gut vorbereitet. Super. Das... Nee. Ja. Das passt schon alles. Ah. Also, Flugmodus. Flugmodus. Yeah, so, wir fliegen los. Wir fliegen los. Also, falls ihr bis jetzt Störgeräusche hattet, die müssten jetzt verschwunden sein. Ich schaue nochmal, ob ich nicht geklugscheißert habe und selbst im Flugmodus nicht drin habe. Doch, alles drin. Wir sind im Flugmodus und wir fliegen heute durch die History. Auf jeden Fall. Und ich habe mir das Ganze so vorgestellt, dass ich euch erstmal drei historische Ereignisse nenne. Ihr habt kurz die Möglichkeit, erste Frage, die ihr einschätzen müsst, ist... Wer war beteiligt? Welche Nation? Wo hat es stattgefunden? Und die zweite Frage wird dann sein, in welchem Zeitraum? Nachdem wir das ungefähr untereinander abgeglichen haben, kommen wir zum eigentlichen Punkt, was ist denn da wirklich passiert? Okay, deswegen steigen wir direkt ein, würde ich mal vorschlagen. Ja, ich bin aufgeregt. Ja, ich bin auch aufgeregt. Geht es jetzt darum, wer zuerst buzzert und Geschwindigkeit? Nee, oder? Dürfen wir Teamwork machen? Nein, kein Sachen. Teamwork. Also ich weiß, es ist ja immer noch ein Wettbewerb. Okay. Competition, okay. Weil wir haben in unserer letzten Folge überlegt, ob wir zusammenziehen und ein Paar bilden, aber dann ist gut auch so ein bisschen knisternd. Ja, ja, knisternd, aber bisschen Konflikt. Okay. Ja, okay, das okay. Ging sehr gut. Also darf erstmal Peter sagen, dann sag ich bei der ersten Frage und dann machen wir nachher andersrum, dann ist es fair. Dann das müssen wir Buzzer, fair, ja, buzzern und Fall. Wir hauen nicht auf den Tisch rum und die Leute erschrecken sich. Oh, jetzt genau. Habe ich extra teure Buzzer gekauft. Ich tue sie mal weg. Ja. Pack mal weg. Okay. Oh, ich bin auf einen draufgekommen. Wir haben euer erstes Stichwort. Fußballkrieg. Oh, das weiß ich. Ich fange an, oder? Du darfst anfangen. Das ist, glaube ich, Südamerika. Was muss ich jetzt erst beteiligt sein? Südamerika ist schon mal nicht schlecht. Beteiligte Nation. Das ist Kolumbien und Venezuela. Ich könnte mir jetzt leicht machen, ich sage aber tatsächlich, dass ich überhaupt keine Ahnung gehabt hätte und deswegen hätte ich die, als Fußballkrieg irgendwie entweder BRD gegen DDR und so ein Spiel genommen. Ich sag nur, weil ich genommen hätte, weil ich ja jetzt schon weiß, dass Peter in der richtigen Richtung ist. Oder ich hätte die Schmach von Cordoba genommen, die noch nach sich irgendwelche... aber vielleicht wurde auch irgendwer einfach erschossen. Also wurde nicht mal irgendwann ein Torhüter erschossen, weil genau. Und da war doch... man hätte Narcos noch mal ein bisschen besser gucken sollen. Das war ein Kolumbianer, der erschossen wurde am Flughafen von einem Fan, weil er Tor verursacht ja. Hat es was mit diesem Fußballkrieg zu tun? Also hat es definitiv verdient gehabt. Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Hat nichts damit zu tun. Okay. Okay. Also, ich kann dir sagen, Rainer, die Nationen waren falsch. Aber ja. Südamerika wäre richtig, vielleicht raten. Beide falsch, ja. Kolumbien und ja. Venezuela. Ja, leider. Das ist lustig, jetzt habe ich noch ein Pseudonym bekommen heute. Rainer. Das ist cool. Heiner, ich war in der letzten Folge Heiner. Heiner. Heiner. Das aber komisch, Johnny gefällt das. Die Gäste ja, nennen dich oft rein. Ja, komisch, gell? Verrückt. Heiner Böll. Heiner Böll. Du kannst mich nennen, wie du willst. Hervorragend. Ja. Schon. Aber nimm die Hand von meinem Knie. Okay. klärst du uns jetzt auf? Oder müssen ja, wir noch... Du musst doch deinen Tipp abgeben. Ich meine, Südamerika ist okay. Nicht so groß. Gut, ich nehme mal einfach... Ich überlege, ob ich ein kleines Land involviere mit einem großen, aber Fußballkrieg, da müssen große Nationen... Ich nehme Argentinien, Brasilien. Ja, das ist leider auch falsch. Ah, schade. Das wäre zu einfach. Ja. Okay. Es geht um El Salvador und Honduras. Ah, das ist aber Mittelamerika. Deswegen ist er ein History-Experte, ja, kein genau. Geografie-Experte. Geografie muss ich wirklich zugeben, ist mein absolut schwacher Punkt. Da hätten wir unseren Geografie-Experten Dr. Schlitz noch einladen müssen, aber Pech. Ja, der leider zu spät. Kann halt nicht. Okay, dann haben wir noch kurz eine Einschätzung vom Zeitraum. Rainer, ich meine schon. Schaumbart. Gar nicht schlecht. Schaumpaulbrünn. Mach ich. Zeitraum 80er. 1980er. Okay. 70er. Ja, 70er ist auf jeden Fall näher dran. Yes! Ja, ja. Freudig. Gut, mein Punkt. Wir haben noch eine dritte Bonusfrage. Dauer des Konflikts. Also wir reden hier wirklich über einen ausgewachsenen Krieg zwischen Honduras und El Salvador. Ich glaube, ich darf ja immer anfangen, ich glaube nicht so lang. Ich glaube, das steht in der Geschichte für einen sehr kurzen Konflikt, Krieg, was weiß ich. Daher sage ich 45 Minuten. Und ich mache extra These, eine Schulstunde. Ich mache extra lang, ich nehme 15 Jahre. Hervorragend, treffen wir uns in der Mitte, es sind 4 Tage. Okay. 100 Stunden. Ah, guck, da bin ich aber näher dran. Oder? Nein, nach Zahlen nicht so. Weil ich hatte 4 und du hattest 5. Nein, du hast 15 Jahre. Minuten? Ach, Minuten? Nee. Du hast Jahre gesagt. Ja. Jahre gesagt. Stunden habe ich. Ja, also Jahre. Wir können es. Ja. Ist ja alles aufgezeichnet von dem her. Ach so, scheiße, jetzt zeichnen wir auf. Wir machen uns hier noch ganz warm. Genau. Ja, ein Ereignis können wir noch durchballern, oder? Machen wir noch eins. Auf jeden Fall. Ganz kurz, ich möchte nur kurz zusammenfassen. Das habe ja wohl klar ich gewonnen. Ja, den Punkt kriegst du. Keine Frage. Da würde ich auch nicht die Ellbogen ausfahren. Okay. Ich könnte euch jetzt was über den Hintergrund erzählen über die Honduras, über die El Salvadorische Minderheit in Honduras und so weiter. Aber wir wollen unsere Zuschauer ja nicht zu sehr langweilen. Nee, aber ein Punkt würde mich tatsächlich interessieren. Das interessiert wahrscheinlich auch den Zuhörer und die zwei Zuhörerinnen. Warum Fußballkrieg? Ist es an einem Spiel eskaliert? Ja. Okay. Es ging wirklich um die Qualifikation für die südamerikanische Meisterschaft. Und nachdem, ich krieg's nicht ganz zusammen, Honduras hatte ein Spiel verloren und El Salvador hatte ein Spiel verloren. Es kam vorher schon zu Ausschreitungen zwischen den Fans und vor allem dann auch im Anschluss an die Spiele zu Ausschreitungen gegen die Minderheit im anderen Land. Und dann kam es zum entscheidenden Spiel, das in der Verlängerung gewonnen wurde von einem der beiden. Und das war wirklich der Auslöser für den Krieg. Okay. Hinterher kam es wirklich zu einem bewaffneten Konflikt. Die hatten noch alte Flugzeuge von den Amerikanern geklaut. Fun Fact am Rande. Letzter Krieg, in dem Propellermaschinen zum Einsatz kamen. Hatten wir schon aufgeklärt, wann der jetzt war, der Krieg? 69. Du hast, den Punkt hast du verdient. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Gutes Ereignis. Gutes Ereignis, würde ich auch sagen. Freue mich auf das nächste. Ja? Ja. Okay, es gibt nur ein Stichwort. Das Stichwort heißt Pornokratie. Pornokratie. Das klingt so ein bisschen wie Idiocracy. Idiocracy, die ist aber in der Zukunft. Deswegen müssen wir jetzt auch... Ja. Ich nehme tatsächlich Pornokratie... Es geht um die Nation, ich müsste mal erinnern. Ja, ich nehme die USA. Du darfst auch ein Land? Dann nehme ich irgendwas Europäisches, Versautes, Niederlande. In Wirklichkeit ist der Staat noch viel, viel versauter. Es geht um den Vatikanstaat. Oh, ja. Dann, Zeit ist als nächstes. Mm. Dann sind wir irgendwo 16 oder 1700. Ich nehme 1750. Ich eher was Neueres. Was heißt denn Porno? Was heißt Porno? Interessante Frage. Also was heißt lateinisch? Kratie ist die Herrschaft des Pornos. Es ist griechisch, aber ja. Meine ich doch. Ja, natürlich. Natürlich ist Griechisch auch Porno. Nein, wissen wir alle. Ja. Also wenn sich mit Porno jemand auskannte, dann die Römer, das sind uns natürlich ein. Wobei natürlich Analsex Griechen auch nicht so weit weg. Hat es wirklich was mit zur Schaustellung von Geschlechtsakt zu tun? Interessante Frage. Daraus eine Herrschaftsform. Ja. Also Jahre. Okay, ich nehme mal irgendwas Moderneres, wo es schon geile Pornos zum geil Wichsen gab. Also seit wann gibt es denn Pornos? Seit den 30ern, 20ern vielleicht? Nee, die gibt es schon sehr, sehr lange. Also ich denke, dass Pornos wahrscheinlich so alt sind wie der Film selbst. Ja, genau, das halt mal hier. Also Filme kamen so 1910. So richtige 10, Filme? 20. Kamen früher, später, ist ja auch egal. Wir hauen eine Zahl raus. Ich bin jetzt in den 20ern, 1920er. Okay. Es geht ums 10. Jahrhundert. 10. Jahrhundert. Also wir reden 900 bis 1000 Umgrad. Da bin ich aber näher dran. Ich war aber näher dran geografisch. Ja. Und ich hatte Holland. Du hattest Europa, ja. Und jetzt muss ich, wann muss ich noch sagen, worum ging, ne? Nee. Ja. Also wir haben ja die Begrifflichkeit noch nicht ganz geklärt. Ich meine, Porno, sind wir uns sicherlich einig, im 10. Jahrhundert eher nicht so verbreitet. Ja. Aber ich glaube trotzdem, darum ging das. Gab es denn mal die Vermutung, dass es eine Päpstin gab? Aber ich glaube, die war später dran. Dass man da gesagt hat, okay, das ist wegen Geschlechterrollen und so weiter. Ich nehme mal, Frau steckt im Papstgewand. Mhm. Das ist der. Das sagst. Was muss ich jetzt beantworten? Worum ging? Eine allgemeine Einschätzung der Situation. Beziehungsweise in dem Fall ist es ja mehr eine Begriffsklärung. Ja, wenn ich nur Griechisch könnte oder Latein. Ja, das würde in dem Fall wirklich, wirklich weiterhelfen. Ich habe sogar ein Latinum. Porre heißt ja für und no heißt nein, ja. Für nicht Kratie, Herrschaft. Die für nicht Herrschaft. Oder porre, ja. Auf Spanisch heißt por auf jeden Fall für. Ja. Und no heißt non, no. Nicht oder nein. Ja. Ja. Deshalb die Für-Nicht-Herrschaft, das ist, was ich sag. Die Für-Nicht-Herrschaft. Für-Nicht-Herrschaft. Ja, ich mir das vorzustellen wie eine konstitutionelle Anarchie? Ja. Nein. Das griechische Wort, das wir suchen, heißt Porne und es steht für Hure. Überraschung. Ah. Okay, also haben wir quasi eine Hurenherrschaft. Wie habe ich mir denn das jetzt vorzustellen? Es geht darum, wer herrscht in Vatikanstadt? Männer. Der Papst. Die alte Hure. Ja. Also... Die alte Hure. In dem Fall ist aber die direkte Übersetzung eine Mätressenherrschaft. Ah, jetzt hab ich's. Ich hab's. Der Papst hatte natürlich Huren. Mätressen. Mätressen. Und die haben ihm alles eingeflüstert, ja. Die haben ihm alles eingeflüstert und es war nicht nur ein Papst. Es waren wirklich alle Päpste, die man von 906 bis 1015, glaube ich, hatte. Ah, okay. Okay. Ja. Was war jetzt Porné nochmal? Was heißt das? Die Hure. Einfach Hure. Also. Einfach Hure. Und als Pornokratie wird wirklich die Herrschaft der Mätressen bezeichnet. Und Pornografie ist dann Darstellung der Hure oder was? Ja, ich meine, eine Begrifflichkeit ist ja auch immer dem zeitlichen Wandel unterlegen. Ja, ja, ja, andererseits ist es natürlich schon ziemlich geschickt, sowas wie Pornografie wirklich mit einem griechischen Wort zu bedenken und nicht einfach als Schmuddelfilm zu bezeichnen. Ich finde Schmuddelfilm eigentlich ganz schön. Ich mag Schmuddelfilm, keine Frage. Jeder mag. Nee, also gucken Naturfilme. Nee, ich gucke sowas natürlich nicht. Gucken tue ich so nicht, aber ich finde den Begriff Schmuddelfilm finde ich schön. Ich würde niemals online gehen und mir sowas angucken. Nee. Auf gar keinen Fall. Was ist, sowas gibt's online? Ah, deswegen hängst du immer noch vor der Videothek West rum. So. Ja. Du bist dieser Typ. Ich habe mich schon immer gefragt, wer steht heutzutage noch im Trenchcoat vor einer Videothek? Jetzt wissen dann kann Dr. ich meinen VHS-Player... Jetzt aufgeht? Rekorder, haben wir Rekorder gesagt. Rekorder. Videorekorder. Hatte irgendjemand einen VHS-Player? Nee, nicht wirklich. Nee. Videorekorder hat man. Damals hat man sich noch an die deutsche Sprache gehalten. Gute deutsche Sprache. Ja. Da hat man noch mit aufnehmen können. Ja. Das mit den scheiß DVDs. Ja. Hat man dann nicht mehr. Ja. Nein. Ja. Rekorder. Ich weiß nicht, ob Rekorder... Rekord kommt ja von Re für wieder und Kord für Kordhose. Kordhose, ja. Also wenn du die Kordhose fliegst... Ich dachte, Kord heißt Akkord. Kann auch sein. Oh. Ich glaube, das heißt, du kannst deine Kordhose wieder tragen. Ja. Wenn die wieder in Mode kommen halt. Okay. Naja. Der Rekorder kommt wieder, weil bald kann man wieder Kordhosen tragen. Da bin ich mir sicher. Auf jeden Fall. Wir hoffen drauf. Auf jeden Fall. Cool. Sollen wir, jetzt ist unentschieden, weil ich ein bisschen näher dran war. Ja, du warst näher dran. Noch. Also ich hatte Frauen und ich war zeitlich fast. Ja, okay. Also ich meine, ich kann noch einen dritten raushauen. So als Tiebreaker sozusagen. Ja, komm, so einen schnellen. Ja, machen wir aber ganz schnell. Okay. Ganz schnell. Die große Säuberung. Die große Säuberung. Also es ist auch fängt an, oder? Bekannter, sage ich jetzt mal. Jetzt machen wir abwechselnd, damit, weil wir sind im Tiebreak. Stalinismus. Ja, doof. Hättest du auch gesagt. Nee, ich hätte gesagt, als Stuttgart die Kehrwoche eingeführt hat. Nein, Quatsch. Klang mir aber auch schwer nach Stalin. Die Kehrwoche wurde übrigens von Napoleon eingeführt. Sie ist eigentlich eine französische Erfindung und keine schwäbische, wie oft fälschlicherweise vermutet wird. Okay, wir brechen den Podcast hiermit ab. wir haben hier irgendwie ein mieses Schwein, das uns was wegnehmen will. Ja. Kulturelle Errungenschaften. Und gut, Stalin. Das ist doch alles, was wir haben hier. 40 irgendwann. Okay, ja. Stalin. So, Die 40er habe ich gemacht. Wir kommen auf den Unentschieden raus. Früher, oder? Früher. Früher. Okay. 33 bis 38. Okay, da hat er gesäubert. Weil 40er war ja Krieg. Ja, und dann trauriges Thema, wahrscheinlich Gulags und so weiter. Ja, ja. Weil da wurden einfach alle getötet. Da ist halt eine Freundesliste gelöscht, könnte man sagen. Sehr gut. Ist da Trotzki abgehauen oder war der schon Trotzki war schon in den 20ern weg. Okay. Die haben sich schon vorher überworfen. Kommt daher eigentlich, ich bin trotzig? Das ist eine interessante Frage, die ich selbst in meinem phänomenalen Wissen nicht beantworten kann. Also der ist aber trotzig, kommt bestimmt von Trotzki. Ich kann einen Roman empfehlen, Kind 44, Child 44. Da geht es genau um diese Säuberungswellen. Das ist ein Kriminalroman in der coolen Sowjetunion. In der coolen Sowjetunion, ja. Spielt in den 50ern, glaube ich. Und es gibt immer mal Backflashes zu den 30ern, cool. zu diesen. Deshalb kann ich das jetzt. Gutes Buch. Ja. Oder auch falls ihr euch, mit dem falls ihr euch auch fragt, woher dieses Geklopfe kommt, der Dr. Josh hat ein Mikado-Set dabei und spielt währenddessen Mikado, weil er von uns, unserem Wissen so gelangweilt ist. Jean-Paul Brunner hasst Störgeräusche. Ja. Hasst er? Ja, ich bin. Lesern immer böse Zuschriften bekomme, der kleckert halt und so weiter. Von allen beiden deswegen sitzt Peti auch immer so brav mit den Händen im Schoß. Ich bin total angespannt, weil ich jedes Mal Und du siehst mich immer dieses Bier abstellen, aber das ist für mich ein Dienst am. Das ist für mich ein Dienst am Hörer. Aber macht dir nichts. Cool. Entschuldigung. Sollen wir dann, das Spiel hat mir schon Spaß gemacht. Wir sind voll in der Geschichte drin und haben eigentlich gar kein Wissen gehabt, außer rudimentäres irgendwie. Aber ihr habt Wissen auf jeden Fall dazu gewonnen und ich hoffe, unsere Hörer auch. Und unterhalten haben wir auch. Unterhalten haben wir auch. Also, und Wissen ist auch oft Unterhaltung. So muss man sagen. Wissen ist macht Spaß. Wissen macht Spaß. Wissen ist macht Spaß. Wissen ist macht Spaß. Ja. Okay. Infotainment, genau, das ist der Begriff. Soll ich dir jetzt die erste Frage stellen? Genau, erzähl doch mal. Wir haben ein... Genau, oder wir haben unser System. Wir haben uns jeweils drei Themen rausgesucht. Peter durfte sich drei aussuchen und ich habe drei geschichtliche Ereignisse rausgesucht, die wir zwei mit unserem profunden Wissen besprechen werden, wobei derjenige, der die Frage gestellt bekommt, natürlich viel mehr erzählt, weil er noch weniger Wissen hat als der andere. Und dann Service für euch. Deswegen haben wir Dr. Josh da. Er wird euch dann aufklären, wie dann wirklich war. Und wird unser Unwissen demaskieren. Demaskieren. Sollen wir dich den großen Demaskator nennen? Das könnte auch so ein X-Men-Charakter sein. Ich glaube, ich kann mit Dr. Josh sehr gut leben. Dr. Josh. Aber eigentlich Professor Josh. Professor Dr. Josh. Oder hast du einen Doktortitel noch dazu? Zwei. Ja. Okay, dann nenne dich einfach Prof. Josh. Okay. Weil Doktor. Josh Doktor. Ja. Josh Doktor. Sehr gut. No, das ist jetzt ein Versuch, das ist ein Pilot. Das ist ein Pilot für das Schaumbad. Wahrscheinlich läuft es bald samstags um 20.15 Uhr im Öffentlich-Rechtlichen. Ja, oder Jörg Pilawa und Guido Knopp. Ja, Guido Knopp hat schon angefragt. Ja, ich bin mir relativ sicher, dass Olli Schulz und Böhmermann dem nächsten Fest und Flauschig History Spezial machen werden. Ich denke auch. Ja. Weil die klauen uns sehr viele Themen. Da würde ich jetzt sehr weit ausholen, die klauen uns aber tatsächlich Themen. Wir wurden auch sogar schon angeschrieben von unserem Anwalt Dr. Zed. Ja. Dr. Zed, stimmt, ja. Zed, ja. Okay, ja, wir fangen uns an. Jetzt kommt der Bumper. Mein erstes Ereignis für dich. Du gibst mir deins. Ja. Ich geb. Genau, so war es. Ja. Genau, du fängst an. Der Falklandkrieg. Falklandkrieg. Falklandkrieg kennt jeder. Das Falkland ist die Frage. Benutze ich das, was ich weiß? Das Falkland. Ja, lass doch mal raus, was du überhaupt weißt. Das Falklandinseln sind bei Argentinien, also argentinisches. Naja, es ist, man weiß es nicht. Okay, beteiligte Parteien. Wir machen es so wie vorhin. Ja. Beteiligte Parteien und Zeitraum. Beteiligte Parteien sind Großbritannien und Argentinien. Oh, du, ja, ja. Yes. Ich bin alter Südamerikaner, habt ihr vorhin schon gemerkt. Ja, aber was ist da passiert? Wir wollen ja ein bisschen mehr Narrativ haben. Wir wollen ja nicht nur die Fakten. Wir wollen miterleben, was da passiert ist. Da haben sich irgendwelche bescheuerten Leute angestellt über irgendeine beschissene Insel am Arsch der Welt, wem die wohl gehört. Und wegen so einer Scheiße sind die bis heute noch verfeindet. Oder was weiß ich, mögen sich nicht, Argentinier und Briten. Kriegt man immer mit in Südamerika. Ja, ja Mensch, ich dachte, du hättest... ich hatte im Urlaub, so habe ich ein Buch gelesen, tatsächlich, weiß gar nicht mehr, wie das hieß, von einem schottischen Autor, Und die Schotten wurden da ja auch mit reingezogen wegen Great Empire und hatten aber gar keine Lust, diese Falklandinseln zu verteidigen. Aber sein großer Bruder des Hauptprotagonisten muss in diesen Krieg ziehen, obwohl dieser Krieg halt auch gedacht war. Das klärst du ja schon sehr, auch. Sehr. Aber ich muss auch wir können an Dr. Josh eigentlich schon weitergehen. Ganz kurz, Zeitraum, glaube ich, sind 70er, 60er. Also auf jeden Fall nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, das wäre noch interessant. Wer war denn, welchem britischen Staatsoberhaupt könntest du denn zutrauen? War denn der Geil auf Krieg? Welches britische Staatsoberhaupt kennt man denn nach dem Zweiten Weltkrieg? Genau, deshalb hätte ich jetzt ganz klar Winston C. gesagt. Nee, Winston C. ist nämlich falsch. Unser guter Freund, weil Winston C. hatte da schon seine Karriere mit den Foo Fighters. Das ist ja aus unserer ersten Folge tatsächlich. Die Angela Merkel des Britentums, Maggie. Die eiserne Lady. Die eiserne Maggie, ja, ist das richtig? Ja, alles das ist so richtig. Richtig, ja. Okay. Aber das schränkt den Zeitraum dann auch ein. Ja, dann sind wir doch hier. Wann war Maggie? 70er, 80er, oder? 80er. 80er. In dem Fall, und wir reden im Falklandkrieg über 1982. Ach, so spät war das. Ja. Ja, so spät war das. Und wir haben ja gleichzeitig noch auf dem Festland Englands sozusagen den Konflikt mit den Iren. Nicht zu vergessen. Auch in den 80ern? Auch in den 80ern. Ach so, ja, Nordirland, Südirland. Ja, stimmt. Mensch, da waren die Briten ganz schön scharf. Was war der Auslöser? Das weiß ich mich selbst nicht. Also die Argentinier, doch, lass mich einfach. Das habe ich, muss ich noch erraten. Genau, was war der Auslöser, ja? Aber ich weiß es selbst nicht ganz so klar, ganz genau. Ich weiß nur, wer angefangen hat. Wer hat angefangen? Der Auslöser ist mal wieder klassisch lächerlich. Genau, ich sage, es geht um was Landwirtschaftliches als Auslöser. Ja. Irgendwelche Bauern, die irgendwelche Felder nicht bestellen durften, oder weil dann irgendwas kam dann militärisch, weil... Wem gehören denn die Inseln zu diesem Zeitpunkt? Völkerrechtlich Großbritannien? Ja. Yes. Und irgendwelche argentinischen Siedler haben gesiedelt. Oder Bauern haben gebauert. Behaupte ich. Wie würdest du einen Besitzanspruch... Eine Flagge reinhauen. So. Ganz klar. Fertig. USA-Flagge. Zack. Flagge, fertig, Krieg oder so ähnlich. Deshalb ist der Mond ja auch Dr. Amerika. Josh klärt uns jetzt. Genau, jetzt klären wir. Ja, weil ich Dr. Josh, das war eigentlich viel mehr. Findet einen sehr schönen, abstrusen Konflikt ein. Ja, deswegen höre ich jetzt gerne. Es ging viel mehr um einen, Schiffbruch wäre vielleicht zu viel gesagt. Aber es ging um ein argentinisches Militärschiff, das an Falklandinseln angelegt hat, was die Briten dann irgendwie als Invasion interpretiert haben, obwohl es sich dabei nicht um eine Invasion handelt. Es gibt Dokumente, die bezeugen, dass die sich eigentlich recht gut verstanden haben, die Leute, die vom Schiff kamen, was eigentlich auch keine Militärs waren. Die hatten zwar, wahrscheinlich hatten sie nicht mal Soldaten dabei, also da gehen die Meinungen heute auseinander. Aber die Briten waren sich sicher, dass dieser jahrhunderteschwelende Konflikt, wir erinnern uns, die Briten verlieren ja nach dem Zweiten Weltkrieg die meisten ihrer Kolonien und die wenigen, die sie noch haben, die Überseedepartements. Ganz im Gegensatz zur Bundesrepublik Deutschland, wir kriegen immer mehr Kolonien dazu. Definitiv, Mallorca. Ja, der König. Sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Jürgen Drews hat auch seine Flagge auf Mallorca gewesen. Gouverneur Drews. Gouverneur, der König von Mallorca Drews, so muss er, glaube ich, auch genannt werden. Aber Gouverneur immer noch dazu. Ja. Sorry, wir haben ja. Aber zu dem Zeitpunkt hat wirklich Argentinien schon damals unter einer Militärherrschaft eine Invasion von den Falklandinseln und den dazugehörigen Inseln, etwas südlicher, deren Namen ich vergessen habe, angestrebt. Das musste dann etwas übers Knie gebrochen werden, da sie ja unter Zugzwang gesetzt wurden. Ist das die richtige Formulierung? Ich hoffe doch. Unter Zugzwang gesetzt. Klingt gut. Ja. Wir mögen übrigens Züge. Züge. Ja, wer mag nicht Züge? Ja. Sophie Scheu. Naja, auf jeden Fall haben ja die Falklandinseln leider für die Engländer den Nachteil, dass sie ja recht weit weg sind. Und bis du dann mal deine Flotte in Bewegung gesetzt hast, brauchst du einfach 3 Wochen, bis du dort bist. Bis dahin hatten natürlich die Argentinier schon ihre Leute in Stellung gebracht. Aber durch was werden Kriege gewonnen? Waffen. Hm. Heckler und Koch. Nein, es sind nicht Waffen, es ist nicht Technologie, es ist Logistik. Schlachten werden vielleicht durch Waffen gewonnen, aber Kriege werden durch Logistik gewonnen. Das sieht man sehr schön am Ersten Weltkrieg und auch am Zweiten Weltkrieg, wenn du einfach mitten in Europa bist. Und du bekommst kein Stahl mehr aus sonst wo und kein Erdöl aus Arabien, dann bist du einfach auf der verlierenden Seite. Okay. Gut auch für Online-Games, Leute. Also falls ihr jetzt nachher World of Warcraft spielt, denkt an eure Ressourcen. Stahl ist wichtig. Stahl ist wichtig. Stahl ist der Stolz der Industrie und der Waffenindustrie. Ja, ohne Stahl keine Stahlhelme, ohne Stahlhelme keine Armee. Aber noch eine Frage auch. Also Maggie Thatcher war ein bisschen geil auf den Krieg, kann man so sagen? Ich glaube, Maggie Thatcher wollte sich einfach profilieren, weil es ja gerade in Irland nicht so gut lief und sie sich ja ohnehin als starke Frau etablieren wollte. Und dann, es war auch ziemlich, es ist wesentlich komplexer, als wir es hier in der Kürze erörtern können. Es ist natürlich, die wollten halt nicht, dass ihre britischen Überseemenschen, sage ich jetzt mal, unter die Herrschaft von einer Militärjunta fallen. Das wäre halt wirklich fatal gewesen für die Leute da. Die Überseemenschen klingt so ein bisschen nach... sehr politisch korrekt. Nee, Überseemenschen klingt aber auch... also die britischen, ihre Überseemenschen klingt so ein bisschen wie der Übermensch, den die Nazis aufgebaut haben. Nur das ist der Überseemensch. Das ist so quasi Aquaman, der auch auf Inseln lebt. Ja, oder man überzieht sie aber auch einfach leicht. Die perfekten getarnten Soldaten, der Überseemensch. Steht dann Soldat, ich sehe nichts. Zack, bist du tot. Ja, das ist Camouflage, ja. Und noch kurz, die Falklandinseln haben tatsächlich auch einfach gar nichts zu bieten, oder? Da sind ganz wenige Siedlungen, wenn überhaupt. Es gibt da nichts. Also nee, wie viele Einwohner haben die Falklandinseln? Das kann ich dir wirklich nicht sagen. Und ich glaube, das habe ich in diesem Buch gelesen, weil da sich jemand dann aufregt, wir führen einen Krieg über eine Insel, wo vielleicht sechs Leute ab und zu siedeln. Wie gesagt, also aber es ging ja nicht um die Verteidigung von Ressourcen oder sonst irgendwas, wie man es heute immer sieht, sondern es ging wirklich darum, die Überseemenschen vor der Militärherrschaft durch die Argentinier quasi zu schützen. Und die hatten eine Militär. Die Argentinier sind übrigens, die Militärherrschaft in Argentinien ist auch an den Folgen dieses Krieges, weil wir haben ja die gleiche Situation quasi bei den Argentiniern. Du hast jemanden, der sich profilieren will, der den starken Mann markiert und hat nicht funktioniert. Kurz darauf war es vorbei. Wer hat denn gewonnen eigentlich jetzt? Die Briten. Also die Briten. Es sind immer noch britische Inseln. Es sind immer noch britische Inseln bis heute, ja. Deswegen, also heutzutage. Also Argentinien stellt, ich glaube, so oft es geht, immer wieder den neuen völkerrechtlichen Antrag, weil es gibt ja da von der UN so eine Entkolonialisierungsrichtlinie, irgendwas, dass man halt möglichst ehemalige unrechtmäßig erworbene Kolonien in die Freiheit entlassen soll. Und darauf berufen sich die Argentinier immer wieder. Ich glaube aber, die Engländer hängen heute noch so dran, weil Theresa May fliegt zum Beispiel einmal im Jahr hin, die haben da jetzt einen geilen Dance Club. Also so, wo du wirklich richtig klappen kannst. Macht sie den Roboter. Da macht sie den Roboter. Ja, du kannst da gut, läuft 80er Jahre Hip-Hop hauptsächlich und deswegen kann sie da den Robot-Dance machen. Vielleicht können wir da unsere Saufbude und unseren Pimmelpalast auch nochmal. Oder wir machen unsere 100. Folge auf den Falklandinseln, falls er Fridays in Aalen geschlossen hat. Geil. Machen wir. Geil. Cool. Definitiv. Ich glaube, wir haben es zur Erschöpfung behandelt. Ja. Also, ganz kurz, oberflächlich angerissen. Oder gibt es noch Nachfragen? Ja, ich bin ja so ein alter Südamerikaner. Ich bin da ja dauernd. Ja, man sieht es an deinem dunklen Teint und ich bin deinen 16, schwarzen Augen. Ich bin tatsächlich 16. Peruaner auch. Oh. Also in meinem Stammbaum. 16. Ja. Meine Urgroßmutter war Peruanerin. Egal. Aber deswegen bis hat heute. Deswegen hat Peti auch immer die Sherpa-Jacke an. Das sitze ich immer für seine Poncho. Kulturelle Identität. Ja, klar, Sherpas, die sind ja bekannt in Südamerika. Südamerikanische Sherpas. Poncho-Sherpas. Popokate. Wenn du Poncho-Sherpas kennst. Genau. Aber bis heute. Argentinier und Briten trifft man ja in Südamerika zuhauf. Also reisende Briten und Argentinier leben da. Halt, ja. Aber reisen auch viel. In Mittelamerika bin ich hauptsächlich unterwegs. Und die battlen und beefen sich immer noch an wegen so einem Scheiß. Ist kein Witz. Wegen Inseln, also, die eigentlich im Ernst haben. Also Argentinier und Briten, wenn die aufeinandertreffen, dann ist immer sowas in der Luft. So. Wie wenn du als Deutscher auf einen Israeli triffst. Da ist immer was in der Luft. Ja, oder ich wurde auch letzt in Dänemark bespuckt wegen Sylt. Oh ja. Ja, ja. Ja, verdienterweise. Verdienterweise, ja. Die wollen halt auch mal einen Gosch haben. Ja. Ja. Man wartet ja immer darauf, dass die Wikinger wieder kommen und Sylt plündern, aber. Ja, die große Plünderung von Sylt 1752. Ist das das nächste Thema? Oder? Nee, du stellst mir ja eine Frage. Aber ich vermute mal, es ist die große Plünderung von Sylt 1972. Ja, nee, darauf hast du dich ja vorbereitet offensichtlich. Deshalb habe ich noch ein Backup. Ich nehme den langen Marsch. Der lange Marsch. Der Begriff sagt mir tatsächlich was, aber... Du kannst ja erstmal beteiligte Nationen nehmen. Nee, ich würde gerne die Zeit erstmal einschränken. Ich glaube, das war sehr, sehr... Also nach der Antike auf jeden Fall, aber vor der Neuzeit. Nach der Antike ist richtig. Aber nach der Antike, auch, vor der Neuzeit, vor dem Mittelalter. Was haben wir denn da? Ich denke so an Karl den Großen, der irgendwie Richtung östliche Länder gelaufen Wann ist. Wann fängt denn die Neuzeit an? Wann fängt die Neuzeit an? Nach Jesus Tod, oder? Oh. Nee, die Neuzeit, Neuzeit nach Mittelalter. Nach Mittelalter. Nach dem Mittelalter. Hervorragend. Können wir das vielleicht ein bisschen spezifizieren? So mit Aufklärung Renaissance würde ich in die Neuzeit überschwappen. Da liegen wir gar nicht so verkehrt. So, dankeschön. Also es lässt sich natürlich nicht so genau immer sagen, aber ich habe mir immer die Entdeckung als Amerika. Also Amerika ist 1784. 48. 1784, ja. Nee, 1648. Ja, oder 1492. Nehmen wir 1492. Sollen wir das kurz schon auflösen? Ob er damit richtig ist? Also es ist ja gerade schon recht witzig. Ich würde ihn gerne noch ein bisschen weiter machen. Okay, also pass auf. Karl der Große wollte ja sein großes Reich, deswegen hieß er auch Karl der Große, weil er hatte ja wahnsinnig große Füße, war ein sehr großer Mensch, deswegen brauchte er natürlich auch ein großes Reich. Großes Reich. Anders als Füße. Zum Beispiel die Lilliputaner in Gullivers Reisen, nee, das sind Lilliputs nennt man die, glaube ich. Ist ja auch egal, die haben ein sehr kleines Züge. Land, ja. Ja. Nee, ich weiß schon, der Roman ist alt, deswegen darf man das noch sagen. Aber das ist so wie... Gab es auch einen Neger in dem Roman? Nee, da bin ich mir nicht sicher. Südseekönig. Der Südseekönig. Siehst du mal, politisch korrekt nur Name. Der Überseekönig. Okay, also jedenfalls Karl der Große wollte... Okay, Karl der Große stand total auf Ginger Ale, weil er das mal bei den Engländern getrunken hat. Und die Engländer wussten aber nichts von, wo sie überhaupt diese Ingwerwurzel her hatten. Und dann haben sie gesagt, irgendwo da im Osten. Und dann ist Karl der Große mit seiner ganzen... Entourage losgegangen. Und hat Ingwer importiert und dann das große Ingwerbier entdeckt. Aber wahrscheinlich ist das jüdische Volk irgendwo hingewandert und hat den Staat Israel gegründet. Ist beides richtig. Ja, aufgeklärt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Nee, ich habe tatsächlich keine Ahnung vom großen Marsch. Ja, es ist falsch. Auch falscher, könnte es nicht sein. Okay, der große Marsch. Oh, Moment mal. Es ist auch das ist aber nicht die schwarze Bevölkerung der USA, die nach Washington latscht. Grundgütiger. Auch nicht. Das, nee, das aber war, wir der sind March zeitlich schon mal näher dran. Aber das hieß so ähnlich, oder? Das ist der March of Washington, oder? Das war der March on Washington. Ja. Aber wer kann denn noch groß marschiert sein? Vielleicht die Sudetendeutschen aus den Ostgebieten, die zurück in die BRD mussten, weil sie nach dem Zweiten Weltkrieg als Nazi-Assis auch vertrieben wurden. Also ich glaube, wenn wir jetzt auch falsch alle großen Wanderungen in der Geschichte durchgehen, dann... Moses spaltet. Warte mal kurz. Heißt der lange? Der lange Marsch. Der lange Marsch. Der lange Marsch, der lange Marsch. Nicht der große. Der lange Marsch. Lang. Der lange Marsch. Deshalb ist Karl der Große schon mal falsch. Du musst an Karl den Langen denken. Ja. Ja. Sein Urenkel? Ja, sein 16. Ja. Sein die Erfindung des Marathons, aber in der Neuzeit. Oh. Ah, ich gebe auf. Ich habe tatsächlich, also es gibt, die Völker sind ja ständig marschiert. Warum marschiert eigentlich ständig irgendjemand? Ja, warum marschiert man rein? Kann, warum wandert man nicht einfach? Ach so. Ja, stimmt. Die große Wanderung. Die lange Wanderung. Okay, jetzt habe ich wirklich. Der lange Marsch ist Hape Kerkeling auf dem Pilgerpfad zu sich selbst, wie er von Deutschland nach Compostela. Nach Compostela oder wie das Compostela heißt. Compost. Er bringt seine Bioabfälle nach Compostela. Vom Ruhrpott nach Compostela hat er Bananenschalen gebracht. Ich habe keine Ahnung. Willst du was sagen oder darf Dr. Josch direkt? Dr. Josch ist hier zum Aufklären. Ich habe nämlich auch überhaupt keine. Achso, okay. Aber du mochtest den Begriff, gell? Nee, ich weiß zumindest, wer beteiligt war. Es geht um die Neuzeit und es geht um China und noch genauer geht es um Mao Zedong. Um die kommunistische Partei, damals im Krieg mit der noch regierenden, irgendwie adelig komisch organisierten Sache. Also China ist ja dafür bekannt, dass es sich im Laufe der Geschichte immer mal wieder vereint und immer wieder trennt und immer wieder vereint und immer wieder trennt. Also, Mao zieht sich zurück mit seiner kommunistischen Partei, stark von Russland und deutschen Ideologen wie Karl Marx und so weiter geprägt. Zieht sich zurück in ein schwer zugängliches Gebiet. Möchte nur mal sagen, Rheinland-Pfälzer, der Einfluss auf China hat, um an der letzten Folge anzugreifen. Ja, aber machen wir weiter. Ein Kulturfolge, ja. Damals war ich noch Bistum Trier oder so, aber. Auf jeden Fall versucht die Regierung, die Aufständischen, wie man sie damals noch genannt hat. Man wusste ja nicht, dass sie mal den ganzen Laden übernehmen. in die Ecke zu drängen. Also Mao und seine Jungs. Mao und seine Jungs marschieren einfach nach Norden. Und seine transsexuellen Kollegen. Waren alle dabei. Also Mao ist ja eher pädophil. Auch seine Kinder waren dabei. Mao und seine Kids. Nennen wir sie einfach Kids. Kids, ja. Pädophilen Witze, sogar in Podcasts schwierig. Sie lassen also, dabei übrigens ihre ganzen Frauen zurück. Also wären Transsexuelle vielleicht dabei, gar nicht so fehl am Platz gewesen, dass man wenigstens ein bisschen Druck ablassen kann. Aber Moment mal, dann war doch, ja, aber wenn Mao ja eh so drauf war, war ja vielleicht ist der ganze Marsch nur, ich weiß ja noch gar nicht, warum sie marschiert sind, aber nur passiert, weil Mao mal mit den Kids allein sein wollte. Was natürlich ganz, ganz fies wäre. Das wäre eigentlich der erste große Kinderpornoring in Asien, der damals... Ja klar, aber dann stören ja die 80.000 Soldaten, die er da mitgenommen hat, eigentlich auch nur. Die Frage gab es schon, Pornos. Was heißt eigentlich Porno? Was heißt Porno? Okay, also sie sind nach Norden marschiert. Ja, von wo? Sie sind geflohen. Südprovinzen. Ja. Wie gesagt, Geografie ist mein schwacher Punkt. Aber sie fliehen auf jeden Fall vor den Regierungstruppen in den Norden, organisieren sich dort neu und schlagen dann 2-3 Jahre später irgendwann 37, 38 zurück. Und jagen die damalige chinesische Regierung nach Taiwan. Ach, erst 1938 erst? Ja. Okay. Schon. So lange gibt es China noch nicht. Oder also die. Ja, ich dachte, China wäre. Stimmt, ja, aber ich dachte, die wären auch relativ früh dran gewesen. Also die Russen haben ja ein bisschen früher angefangen, ne? Die Russen so werden ja kommunistisch, die Deutschen schiffen ja Lenin aus dem Schweizer Exil nach Russland in einem verschlossenen Zug. Der zettelt dort die Revolution an, daraufhin, das war die Intention der Deutschen, zieht sich Russland aus dem Ersten Weltkrieg zurück. Deutschland kann seine ganzen Truppen an die Westfront schicken, verliert trotzdem, weil ihnen die Juden einen Dolch in den Rücken rammen. Typisch. Entschuldigung. Typisch. Natürlich nicht, Dolchstoßlegende. Genau. Komisch. Ach ja, da waren so Geschichten, haben immer die Lustigen in den braunen Uniformen mit den coolen Hosen. Also ja, genau. Wir nennen sie die mit den lustigen braunen Hosen. Ja, Hitler mochte ja Frösche. Ja, also wer Frösche mag, der kann ja kein schlechter Mensch sein. Ganz genau. Wer Deutsch spricht, kann kein schlechter Mensch sein. Ja. Die. Egal, wie lange ging denn der lange? Was, die Badu macht damit Werbung? Nee, die Bart, die. Ach so. Ja, Simpsons-Witz, ja. Kennt doch jeder. Wie lange ging denn zurück zum Langen Marsch? Wie lange ging der denn? 3 Jahre. Ja, gut. Komm. Die sind 3 Jahre nach Norden gelatscht oder sind in 15 Tagen da hochgelatscht? Also es ging ja eher so in Etappen. Die mussten dann verschiedene befestigte Bunkeranlagen und so weiter durchbrechen. Sie haben sie aber eigentlich gar nicht durchbrochen, die haben sie einfach durchgelassen. Ich verstehe bis heute nicht so ganz, warum die eigentlich Regierungstruppen, treuen Truppen, die einfach ziehen lassen. Vielleicht haben sie denen nicht ernst genommen. Vielleicht haben sie das Wandern ist das Müllers Lust gesungen. Ja. Nur auf Chinesisch halt. Wer vermutet da einen Angriff, bitte? Auf jeden Fall. Oh, guck mal, da gehen Väter mit ihren Söhnen spazieren. Und einen Reisenden soll man ja nicht aufhalten. Also warum nicht die Leute einfach ziehen lassen? Dann kommt da ein dicker Mann, der singt und ganz viele Kinder bei ihm. Ist das Rolf Zukowski oder Mao Zedong? Ist Rolf Zukowski. Meinst du, Rolf Zukowski plant auch? Mao Zedong war ja der Rolf Zukowski Chinas, ja. Der 30er. Ja. Ja. Sagt man. Ja. Ja. Okay. Aber sie sind marschiert, um danach die Macht zu übernehmen. Ja. So kann man zusammenfassen. Das hat witzigerweise auch wirklich funktioniert. Ein Heldenmythos. So ich habe den ersten. Es ist der Gründungsmythos. Ja, es festigt auch einfach Maos Position in der Partei, weil er, naja. Seine größten Konkurrenten bleiben zurück. Seltsamerweise. Typisch Kommunisten. Typisch Kommunist. Dabei sind sie doch alle so gleich. Ja, aber manche sind halt gleicher. Das wissen wir schon seit Animal Farm. Und im Endeffekt sind die meisten Kommunisten trotzig. Und gehen im Exil in die Türkei. Was für Bögen wir hier schlagen. Ja. Haben wir es gut geklärt? Wissen wir jetzt alles über den Langen Marsch? Eigentlich schon. Wir haben rudimentäres Grundwissen. Mehr werden wir eh nie entwickeln. Aber unsere Hörer sind, glaube ich, richtig zufrieden, weil die haben heute, weil die jetzt schon eine Portion im ersten Block, der wahrscheinlich sogar länger ist als sonst unsere ersten Blöcke, haben sie schon so viel Wissen. Ja, fünf historische Fakten. Und jetzt kommt der Knaller. Wir haben noch 4 für euch. Geil. Also geil. Wir haben jetzt über den Berg und machen jetzt... Ja. Wir lassen noch mal, und vor allen Dingen lassen wir nochmal warmes Wasser rein, weil unser Gast sitzt ja zum ersten Mal mit uns in der Wanne. Und ich weiß auch nicht, haben wir dir eigentlich gesagt, dass man sich bitte nicht in der Wanne erleichtert? Hast du dich in der Wanne erleichtert in dem ersten Block jetzt? Vielleicht. Ah, oh, fuck. Also wir lassen mal neues Wasser ein und hören uns dann im nächsten Block wieder. So machen wir's. Fetzt euch einen coolen Abbinder rein. Bam. Das Schaumbad History mit Peter und Prüm. So, willkommen zurück. Wir starten direkt mit Runde 2. Jean-Paul Prüm, bitte. Starten wir direkt. Ja, oder wollen wir noch irgendwas? Nö, ich wollte die Hörer nochmal abholen, aber die hatten ja eine ganz kurze Pause, deswegen. Genau, Runde 2. Ja. Runde 2. Ich habe was richtig Kniffliges für dich. Was richtig Kniffliges. Davon hat man noch nie gehört. Okay. Ist eine fränkische Stadt und hat mit Justiz zu tun. Die Nürnberger Prozesse. Ich habe mir zu leichte Sachen überlegt, aber Nürnberger Prozesse. Habe ich noch nie gehört. Nee, siehst du? War das das mit diesem, also ich weiß, dass die erste Bahnfahrt war von Fürth nach Nürnberg. Hat es was damit zu tun? Ja, genau. Das war eine Bierlieferung. Ja, die Nürnberger Progresse. Also Progress. Ja. Die Nürnberger Prozesse. Ja. Ach, mit Z. Prozesse, ja. Ja, dann geht es um Gerichtsverhandlungen wahrscheinlich. Ja. Ja, das weiß ja eigentlich jeder. Ja. Ja. Das war die Bahnfahrt von Fürth nach Nürnberg. Ja. Mit dem Bier drin. Genau. Das war so 1860. Ja. Und warum wurden Prozesse abgehalten? Weiß ich nicht. Aber man sagt ja, ganz kurz, das Zitat muss ich noch anbringen. Willst du sanft und sicher reisen, nimm die Bahn aus Eisen. Ist schön. Und die Prozesse. Soll ich dir einen Tipp geben? Ja. Wurde ja Bier transportiert. Ja. Vielleicht ist da ein kleines Missgeschick passiert. Wurde noch was anderes transportiert? Nee, es wurde nur Bier transportiert. Keine Menschen. Also die Nürnberger Prozesse haben nichts zu tun mit irgendwelchen Transporten im Zügen von Menschen. Oder du bist vielleicht. Ist schon ganz heiß. Ich weiß nicht, warum du jetzt so lachst, was ist daran so witzig, wenn man Menschen in den Zügen transportiert. Die Nürnberger Prozesse sind eigentlich alles andere als witzig. Ja, eigentlich ja. Schon. Ja. Ja. Ja. Wenn ich aber noch kurz ein witziges Zitat einwerfen darf, über Bier. Es gab damals, 1800 ungrad, einen preußischen Minister für die inneren Angelegenheiten, das damals hieß, und er sagte, das Volk wird unruhig, wir sollten Hopfen und das Bier mischen. Denn in Hopfen sind ja bekanntlicherweise diese Schlafhormone drin. Ja. Und vorher war im Bier wirklich kein Hopfen. Aber, dass sie halt Angst hatten, eine brechende Revolution vom Zaun, wenn sie die ganze Zeit sich die Hucke voll saufen und sich über die Regierung aufregen, hat man hinterher Hopfen und das Bier gemischt. Hat ziemlich gut funktioniert. Es hat dann bis 1848 gedauert, bis die erste demokratische Revolution in Deutschland stattgefunden hat. Und ich mag hopfiges Bier. Lieber mag hopfiges. Und deswegen habe ich auch noch nie eine Revolution geplant. Eine kleine? Hopfen, ja. Hopfen riecht ja auch ein bisschen nach Marihuana. Ist auch verwandt mit Cannabis. Ja, genau. Stimmt. Deshalb, wenn man Hex aufmacht, kennst du den, dann kommt manchmal so eine Wolke. Wirklich sehr Wolke. Stark. Ja, Nürnberger Prozesse. Sollen wir uns darüber weiter lustig machen? Nee, wir müssen uns weiter drüber lustig machen, aber ich finde, es ist ein sehr ernstes Thema, wie Dr. Josch schon gesagt hat, aber im Prinzip ist es ja der Moment, wo dann auch Gerechtigkeit passiert ist. Deswegen kann man sich eigentlich auch, wenn man sich über die Nazi-Zeit lustig machen kann, kann man sich auch über die Nürnberger Prozesse lustig machen, was da aufgearbeitet wurde, aber wie alle so tun, als hätten sie eine spontane Amnesie. Und wenn man sich mal die Nürnberger Prozesse anschaut, die ganzen alten, haudegen, menschenverachtenden, auf einmal, was? Das ist da passiert? Was? Das ist halt ähnlich wie Trump nach seinem Twittern. Also er weiß am nächsten Tag nicht mehr, was er getan hat. Ich hab nichts davon, was Mausgerutscht ist bei der AfD. Genau, also diese Taktik sieht man auch heute bei Parteien. Und definitiv, das haben ist die ja keine Erfindung. Das ist sehr faszinierend, wie die Altnazis 5 Jahre einfach so vergessen. Ja, vielleicht sollten wir das erstmal für unsere Hörer und für unsere unwissenden Gesprächsteilnehmer auch mal aufschlüsseln. Ja gut, er weiß Bescheid, er hat sich verarscht. So dumm bin ich auch nicht. Das hat aber gut funktioniert. Ja, du hast mir geglaubt. Wahrscheinlich hat sogar ein Hörer den geglaubt. Ja. Nee, die Nürnberger Prozesse. Aber meine Ansprache ich möchte auflösen. Auch schon. Die Nürnberger Prozesse waren in Nürnberg. Richtig, sehr richtig, sehr richtig. Und es ging darum, dass bei der Eisenbahnfahrt ein Fass Bier umgekippt ist und der Brauer oder der Lokführer beide sich gegenseitig beschuldigt haben. Und der Lokführer hat gesagt: Ich habe nie Bier in den. Welches Bier in Zügen? Und der Brauer gesagt hat, was, ich habe einen Zug gebaut und da Bier reingeschoben und habe das irgendwo hingebracht, so ungefähr. Ich dachte, es ging eher darum, dass bei den Nürnberger Prozessen sollte entschieden werden, führen wir das jetzt auch für uns ein, dieses Sprichwort, in Fürth ist ein Fass Bier umgefallen für Nürnberg. Als Äquivalent zu, in China ist ein Sack Reis umgefallen. Und wie man weiß, hat es sich mal durchgesetzt, aber als Kompromisslösung wurde die Wurst dann einfach Nürnberger genannt. Ja, das weil zum Bier hat man damals halt ständig... Damals gab es ja noch keine U-Boote, also diese Jägermeister an Bier oder so, weil diese kleinen Schnapsflaschen weg gab. Deswegen hat man mal eine Nürnberger Bratwurst in das Bier getan. Ah. Ja. Ich habe mir das eher so vorgestellt, so wie The Ring gibt es ja auf Japanisch, also diesen Horrorfilm. Ja. Und der wurde dann westlich nochmal nachgedreht. Ein Remake. Ja, oder ja. Passiert ja häufig. Passiert ja, oder auch bei diesen schwedischen Krimis da. Das ist aber auch, weil der US-Amerikaner, Old Boy, genau. Weil der US-Amerikaner einfach keine anderen Gesichter sehen kann. Genau, und bei den Nürnberger Prozessen... vielmehr daran, dass die US-Amerikaner bzw. die Engländer, die haben keine Synchronisation. Das heißt, wenn sie ausländische Filme anschauen, dann müssen sie die wirklich mit Untertitel anschauen. Und von dem her verstehe ich sie sogar ein bisschen. Also es ist natürlich sehr viel aufwendiger. Könnte man jetzt die Synchronisation ein bisschen professionalisieren, bevor man einen ganzen Film dreht? Also da verstehst du aber die amerikanische Filmindustrie, glaube ich, nicht richtig. Wer ist dein Lieblingssynchronsprecher? Mein Lieblingssynchronsprecher? Ja, nur kurz zwischendurch. Eigentlich nur eine Antwort. Ja. Was ist denn Furz gerade? Nee, ich habe hier am Stuhl. Okay. Am Post. Das wäre witzig, wenn du jetzt ein Nebengeräusch. Wer ist dein Lieblingssynchronsprecher? Ich glaube, ich habe überhaupt keinen Lieblingssynchronsprecher. Christian Tramitz. Christian Tramitz, ganz klar. Oder? Christian Tramitz? Ja. Der ist Synchronsprecher? Ja, und zwar... War er vor... Ja. Bevor ja. Das ist doch Österreicher, oder? Nee, Bayer, oder? Bayer. Halb Österreicher. Er ist weiß ich gar nicht. Nordösterreicher. Dürfen Österreicher keine Synchronsprecher sein? Gibt es da in der Synchronsprecher-Szene... Was? Jetzt der ist noch Österreicher. Was ist das für Österreicher? Wie kann ein Österreicher... Ja, also ich finde, die sind jetzt genetisch nicht gerade dazu prädestiniert, Synchronsprecher zu werden. Okay. Aber du kennst doch Police Academy wahrscheinlich, gell? Natürlich kenne ich Police Academy. Und du kennst auch den Charakter Zed. Natürlich kennst du. Oh mein Gott. Und der wurde von Christian Tramitz synchronisiert. Okay, es wäre jetzt beeindruckender gewesen, wenn er diesen komischen schwarzen Kopf, der die ganze Zeit mysteriöse Geräusche macht. Ach, der Typ, ja. Ja. Wer hat den denn synchronisiert? Das wäre mal interessant herauszufinden. Ich glaube, die haben den normal synchronisiert und die Geräusche sind von dem Original. Da musst du mal drauf achten bei der Tonspur. Ah. Er hat, glaube ich, die, weil so Geräusche kannst du nur selbst machen. Also konnte nur er machen. Er war ja das menschliche Keyboard mit Soundsamples. Und genau das wurde in Nürnberg 1946 aufgedröselt. Ja. Definitiv. Genau. Jetzt hatte ich so einen schönen Vortrag vorbereitet. Ja, jetzt kommt. Nee, aber die Haager Landkriegsordnung und. Nee, ich möchte auch tatsächlich noch mal ein bisschen. Genfer Konvention, aber. Nee, bring mir doch. Bier ist auf jeden Fall. Bring mir doch das Ernste rein, weil ich tatsächlich diese Prozesse als. Ich habe mir tatsächlich mal, die liefen irgendwann mal auf einem öffentlich-rechtlichen, einfach die gesamte TV-Aufzeichnung. Ich habe ab und zu reingesetzt und habe gedacht, einfach mal dazu stehen wäre vielleicht auch cool gewesen. Ja, das also, war halt... Also, so jämmerlich die Nazis während ihrer Zeit schon waren, außer natürlich Party Himmler. Himmler und Dance Göring. Dance Göring und Party Himmler mal außen vor, die haben wenigstens während der NS-Zeit... Moment, wer war das mit dem Speed? Das war der... Göring. Göring, genau. Göring war alles Speed. Truff, oder? Truff wie ein Messer. Ja. Ja, vielleicht war das auch alles in Zug, deswegen waren sie so jämmerlich. Vielleicht konnten sie sich jetzt wirklich... Also erinnern. Ganz ehrlich, übergeben wir mal das Wort. Der Grund, warum sie, glaube ich, so reagiert haben, wie sie reagiert haben, war, dass sie überhaupt nicht mit so einem Prozess gerechnet haben. Die haben gedacht, das läuft wie nach dem Ersten Weltkrieg, man einigt sich... Man ist ja quasi die Regierung und der Regierung wird ja nichts vorgeworfen. Die Scheiße müssen ja immer die armen Leute ausbaden. Das war ja auch in den Kriegen, die wir in der frühen Neuzeit noch haben. Die Adligen, also Krieg führen macht einfach nicht richtig Spaß, wenn man selber dabei sterben kann. Deswegen schickt man halt einfach die ganze Zeit die Bauern vor. Ja, und wenn man mit seinem Vätern einen Streit hat, also mit seinem Cousin einen Streit hat, dann macht man halt mal einen Krieg. Ja, eben, genau, dann macht man einen Krieg, da sterben dann ein paar tausend Leute und dann einigt man sich hinterher. Ja. Das war ja im Endeffekt im Ersten Weltkrieg, was ja auch, da gibt es ein schönes Zitat von einem Soldaten, der im Ersten Weltkrieg gekämpft hat, der hat gesagt, er hat es 4 Jahre gekämpft, danach haben sich die Regierung hingesetzt und haben einfach Frieden gemacht. Und dann hat er sich gefragt, warum haben sie das eigentlich nicht 4 Jahre früher gemacht? Ja. Ja. Eben, um auf die Nürnberger Prozesse zurückzukommen. Also ich weiß noch, dass als Göring verhaftet wurde, er war total schockiert, dass er seine Pistole abgeben musste. Damit hat er überhaupt nicht gerechnet. Er hat wirklich damit gerechnet, die verhandeln jetzt halt die Nachkriegsordnung und dann läuft alles wie gehabt. Und es ist ja wirklich zum ersten Mal, also es gibt ja schon länger eben diese Haager Landkriegsordnung, also wirklich Regeln quasi für den Krieg, von wegen du darfst natürlich keine Unschuldigen töten, ja, du darfst keine Geiseln erwarten. Ist das der Vorläufer der Genfer Konvention? Der Vorläufer der Genfer Konvention, ja. Haager Landkriegsordnung. Und das war das erste Mal, dass man wirklich für Verstöße gegen dieses Kriegsgesetz auch wirklich belangt werden konnte und belangt worden ist, was dann natürlich die Nazis irgendwie schwer schockiert hat. Und dann war das noch natürlich die Frage, wie kann man Nazis noch schockieren? Nee, Göring war, ja, Göring war dann auf dem Zug in der Gefangenschaft. Aber ein paar haben sich doch auch noch in der Gefangenschaft... Ja, Göring selber hat Göring es geschafft, sich noch umzubringen, ja. Vor Vollstreckung. Ich glaube, der war verurteilt und hat es dann aber noch geschafft, sich umzubringen. Die Frage ist natürlich, wie... Da, wo diese Zylon-Kali-Kapsel auf einmal herkam. Der hat sich doch angefreundet mit seinem Zellen, wie heißt er, mit seinem Wärter. Ja. Anscheinend. Mhm. Und der hat ihm das wohl gegeben. Der war ja der Zylon-Kali-Seppo, der war auch bekannt in dem Blog. Und der Typ, der ihn verhört hat, kleiner Fun-Fact, hat ihn mal hier Gering genannt. Um ihn zu ärgern. Das ist schön. Aber im Endeffekt kann man auch sagen, okay, die Nürnberger Prozesse, was da aufgearbeitet wurde, die Nazi-Verbrechen sind ja bekannt, auch wenn sie leider in manchen Teilen unserer Bevölkerung wieder nicht bekannt sind, weil sie einfach nicht wahrhaben wollen. Nein, also das ist ein anderes Thema. Man muss auch einfach mal eine 180-Grad-Wende vollziehen in dieser Erinnerungskultur, wie das da der Herr Höcke mal sehr schön formuliert hat. Genau. Also eine 180-Grad-Drehung. Also man muss auch einfach mal wieder das anerkennen, was damals alles Großartiges geleistet wurde. Autobahn, ja, der genau. VW Käfer und natürlich auch die Erfindung des Malzkaffees, weil man keinen Kaffee mehr aus Südamerika bekommen hat. Ja. Also ein super Leben. Kein Koffein mehr im Heißgetränk, aber dafür Autobahn. Und Speed. Speed. Was bringt dir Speed, wenn du... Ah doch, Speed auf Autobahn. Ja, wer braucht Kaffee, wenn er Speed hat? Ja, okay, wer braucht ein Auto, wenn er Speed hat? Seit ich Kokain habe, trinke ich keinen Kaffee mehr. Ja. Weil du im Urlaub warst und ich deinen Briefkasten benutzen konnte zum Koks bestellen. Oh ja, stimmt. Ja, ja. Ja, okay. Nürnberger Prozesse, genau. Spannendes. Noch ein Fun-Fact, ein gute Laune-Fun-Fact. Die BRD hat nie die Urteile anerkannt, die... dieses amerikanische oder dieses Ist das wirklich so oder ist das ein Verschwörungstheoretiker? Nee, Dings, das oder hat die BRD GmbH hat die Urteile anerkannt? Nee, also hat nein. Conny Adenauer tatsächlich gesagt, nein, im Ernst, ich weiß nicht, wer sagt, die Urteile rheinischen Dialekt kann ich ja ganz gut. Nee, Leute, jetzt passt mal auf. Hier. Nee. Angeblich hat Adenauer ja auch noch ein Funfact. Tatsächlich, die Österreicher wollten Reparationszahlungen der Deutschen haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Und angeblich hat Konrad Adenauer den Österreichern einen Brief zurückgeschickt, in dem nur stand, wenn wir die Gebeine Hitlers finden, schicken wir sie gern zurück. Ja, stimmt. Das auf die Anfrage der Reparationszahlungen. Ich weiß aber nicht, ob das eine Urban Legend ist oder ob es wahr ist. Und das mit diesem, dass die BRD nie die Urteile anerkannt haben, stimmt zu 99% wirklich. Also das habe ich... Von ZDF History und Wikipedia, glaube ich, jeweils. Ja, ZDF History ist natürlich schon eine Institution, muss man sagen. Ja, nicht so gut aufgearbeitet wie im Schaumbad History, aber ähnlich. Nee, also Schaumbad History, das wird ja das ist sowieso Guido Knopp gehört der Vergangenheit an. Guido Knopp Skin wird aber ewig bestehen. Also, ich glaube, da wird irgendwann in Mainz beim ZDF wird ein Kinn von Guido Knopp als... Skulptur so aufgestellt. So ein Bronze-Kinn. Ein Bronze-Kinn, so wie, da können Kinder dann drauf rutschen. In Hamburg, Uwe Seelers Fuß vom Stadion steht. Da steht Guido Knopps Kinn auf dem Mainzer Lerchenberg. Und da können die Kinder mal, wenn Kiwi ihre sonntagsmorgens Fernsehgartenshow macht, können die Kinder mal auf dem Kinn von Guido Knopp rumklettern. Kletterkinn. Guidos Kletterkinn. Guidos Kletterkinn, sehr gut. Cool. Nürnberg, Häkchen drunter, noch ein Fun-Fact. Fun Fact. Nein. Wir bringen die gute Laune nach Nürnberg 46. Ja, auf jeden Fall. War das 46? 46. Gut. Guck, dann wäre verrückt gewesen, wenn 44 gewesen wäre. Wir haben mal eine Zahl genau getroffen. Ne? Sehr gut. Immerhin. Gut, jetzt habe ich wieder einen für dich. Ja. Du hast wie steht's eigentlich? Kann man da gewinnen oder verlieren? Nee, nee, es gibt keine drüber. Außerdem habe ich auch schon jetzt, der lange Marsch war schon gnadenlos verkackt. Ja. Ja. Gut, was ich habe noch ich zwei, hab welchen nehme ich zuerst? Ich nehme, glaube ich, die Barschel-Affäre. Oh, gut, beziehungsweise gut, gut. Selbstmord von Barschel in. Das musst du mir sagen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Barschel-Affäre auf jeden Fall. Badewanne, Hotelzimmer, Genf. Richtig. Barschel, deutscher Politiker. Glaube tatsächlich CDU. Hatte tatsächlich eine Korruptionsaffäre, auf jeden Fall mehrere Korruptionen, die ihm vorgeworfen wurden. Dann ist er irgendwann nach Genf gereist und ist in der Badewanne gestorben und man weiß bis heute nicht, ob es jetzt Suizid oder Mord war. Die Theorien gehen eher zum Mord, aber man hat nie einen Mörder gefunden. Oder einen Unfall. Und ich sage Anfang, Mitte der 80er. Das ist alles ziemlich gut, oder? Und was war der, was war die Affäre? Die Affäre habe ich tatsächlich mehr um. Er war CDU-Politiker, ne? Richtig. Ja. Wahrscheinlich, aber der leichte Weg wäre immer, irgendein Stasi-Mitarbeiter saß in seinem Haus. Oder in seinem. Aber das war nicht, es hatte auf jeden Fall mit Geld zu tun, glaube ich. Es hatte nicht direkt mit Geld zu tun, nein. Okay. Und mit es wurde, ich glaube, in der Deutschen Zeitung, ich weiß nicht, ich glaube, es war der Stern, hat es damals als Watercount-Gate bezeichnet. Okay. Also geheime Absprachen in Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein, sehr gut. Ja. Oder wie der Schleswig-Holsteiner sagt, Schleswig-Holstein. Holstein. Holstein. Holstein Keen. Holstein knallt am Dolstein. Sagen wir ja. Ja. Okay, aber kann man dazu noch irgendwas... Also, ja, ziemlich, aber Barschel hat mir gefallen. Das war ziemlich gut. So wie Möllemann. Ziemlich gut, ziemlich akkurat. Bei ja, Möllemann hätte ich noch erzählen können, noch, wo die Vermutung herkam. Ja. Also die Barschel-Affäre, die muss man ja eigentlich kennen. Es gibt ja so viele Anspielungen in der Populärkultur auf dieses Ereignis. Das letzte ist das Video von KZ, glaube ich sogar, okay, wo das ziemlich akkurat thematisiert wurde. Unser Podcast wurde ja auch tatsächlich nach der Affäre benannt, das Schaumbad. Als Barschel hat sich ja ein Schaumbad. Ja, genau, deshalb habe ich es auch gewählt. Deswegen heißen wir so. Darf ich in der Bahn? Ganz kurz ein bisschen näher ans Mikrofon. Selbstverständlich. Also nicht viel näher, aber nur so 10 Zentimeter. Ja. Okay. Aber hast du noch was, weißt du, was die Affäre war? Nee. Ja doch, es ging um irgendwie Wahlkampf, Schleswig-Holsteiner Landtag und er hat sich irgendwie mit der SPD gebettelt. Okay. Er hat sich hart mit der SPD gebettelt also und er hat auch wirklich außerhalb dessen. Stimmt, er hat seinen Gegenkandidaten den Privatlanden neben rum. Ja, ja, genau. Stimmt, ja. Es ging halt wirklich darum, sie hatten halt die Angst, ihre Mehrheit zu verlieren an die SPD. Die Chancen standen dafür ziemlich gut. Und deswegen haben sie eine ziemlich harte Schlammschlacht vom Zaun gebrochen. Ich glaube, sie haben ihm Homosexualität unterstellt und was weiß ich nicht noch alles. Was ja früher noch schlimm war. Ja. Sogar in den 80ern. Ja. Ja. Damals war Elton John noch nicht geoutet. Nee. Ja. Freddie Mercury. Jean-Paul Prüm. Jean-Paul Prüm. Ja. Damals schon seiner Zeit voraus. Ja, ich war damals schon geoutet. Ja, war du warst damals schon geoutet. Du hast quasi diese ganze Outing. Ich habe die dann, nach deinem Dreier mit Helmut Schmidt. Und, mit Helmut Schmidt. Wir haben in der letzten Folge tatsächlich drüber geredet, dass wenn wir einen Man-Crush hätten, wir beide Helmut Schmidt als Man-Crush hätten. Das verstehe ich auch. Der junge Helmut Schmidt. Also der 60er-Jahre Helmut Schmidt. Als er noch Bürgermeister in Hamburg war. Ja, hallo, ja, hallo. Junge, den würde ich auch nicht von der Bettkante stoßen. James Dean oder so, weißt du, so Typen oder Kennedy mit seinem breiten Grinsen. Nein. Aber wenn der junge Helmut Schmidt da mit seiner, damals gab es noch keine Mentholkippen, aber mit seiner Federkippe da in seinem wunderschönen Hamburger Schwarze Rathaus gesessen hat und gesagt hat, komm mal rein, dann sofort, ja. Die Zigarette war die Zigarre. Ja. Ich hätte sogar mit Loki geschlafen, nur um was von Helmut Speicher. Vielleicht war die auch hot, da war die auch schon 60, oder? In den 60ern. Nee. Irgendwie war die schon immer alt. Loki sah immer aus wie Loki. Also, die sah immer gleich aus. Avengers Loki. Die waren ja schon immer alt, alle. Die, ja, so ein bisschen. Also, ich glaube, das ist auch die... Die Frisur ist schon recht ähnlich. Ich glaube auch, der Avengers Loki, also der vom Marvel-Universum, wurde nach Loki Schmidt tatsächlich gestaltet. Du könntest dir eine Helmut Schmidt-Frisur machen, fällt mir gerade auf. Könnte ich. Also, du, 60er... Also, du bist so ein bisschen wie der junge Helmut Schmidt. Ja, der hat auch so Muss ich jetzt meinen Chastity-Belt anziehen, oder... Vielleicht. Vielleicht machen wir gleich mal eine Pause und dann gucken wir mal, was passiert. Nachdem wir kennen wir dich mal. Wir empfehlen unseren Gästen eh immer für den letzten Block, sich mal schön mit Nivea-Creme von oben bis unten oder so einzureiben, weil man schrumpelt sehr in der Wanne. Also das wird gesundheitsgefährdend. Was unsere Hörer ja nicht wissen, Jean-Paul Prüm und ich sind schon auf mehreren Swinger-Partys gemeinsam gewesen. Es ging viel um Olivenöl, es ging um Dinge, die möchte ich jetzt nicht mehr preisgeben. Aber du bist das. Ja, ich bin das. Ja. Und wir haben ja so einen Swinger-Club im Stuttgart. Ja, klar, natürlich. Ja. Wir jagen unsere Swinger-Partnerinnen dann immer, also viel Rutschbahnen, viel Planen und Olivenöl sind im Spiel. Sehr viel Olivenöl. Das ist wie Eisstockschießen, nur mit Sex. So kann man sich das vorstellen. Genau wie Uwe Barsche in Genf damals. So wie Uwe genau. Barsche in Genf. Ausgerutscht auf Olivenöl, Badewanne, unglücklich gelandet. Ins Schaumbad rein. Zack. Fertig? Fertig. Fertig. Das war Runde 2. Runde 2. Und jetzt, und ich glaube, wir machen heute die längste Folge Schaumbad ever, nachdem wir jetzt letzten Monat eine kurze hatten, kommt noch ein Block. Freut euch. History. History. History. History. Geschichte. Block 3. Runde 3 geht los. Ja. Wieder wie gehabt, du, mir, ich, dir. Oder? Nee. Ja, Dr. Ja, Josch klingt, klärt auf. Klingt, ja, ja, klar. Klingt. Und ich hab für dich auch... Nee, warte, ich... Nee, ich stell dir du mir. Ja. Er, ihm, ja, ich hab immer angefangen. Ja, ja, genau. Habe mich vorgedrängt mit meinen Ellbogen, wie so eine, noch eine Geschichte vom Flohmarkt, wo ich letzten Monat schon erzählt habe. Alte Menschen auf Flohmärkten sind die Pest, noch schlimmer als in Supermärkten. So oft, wie ich heute einen Ellbogen in meiner Hüfte hatte, weil sich irgendeine Oma noch durchdrängeln musste. Am Flohmarkt? Am Flohmarkt, ja. Was gab's denn da? Flöhe. Achso, nee, altes Porzellan und Silber, woran sie immer lecken. Ja, ich habe sehr viele Rentner an Porzellan lecken sehen. Ja, ja, damit kann man natürlich auch einfach die Qualität des Porzellans quasi hart erfassen. Rentner lieben Porzellan. Übrigens, das war letzten Monat. Ja, dass du dich daran noch so, dass du das noch so präsent hast jetzt im November. Ja, deinen Flohmarkt. The Brain. Deswegen habe ich auch ein spannendes. War sehr prägend. Ja, wir möchten jetzt aber leise Töne anschlagen, weil mein nächstes sehr Thema. Sehr leise Töne. Mein nächstes Thema ist sogar fast. Es ist gar nicht mehr leise, sondern es ist still. Und zwar die stille Revolution. Oh, die stille Revolution. Ja. Habe ich mal gehört. Das ist mit Sicherheit in Europa gewesen. Nein, aber das Staatsoberhaupt ist europäisch. Ich gebe dir einen Tipp. Das Staatsoberhaupt ist tatsächlich europäisch. Das Land gehört aber zu unseren Lieblingsländern. Kanada. Ganz klar. Ja, die Stille, ich dachte, es gibt nur ein Lieblingsland. Na, wir haben Jugoslawien. Wir haben sehr viel, Land, ja. Wir haben sehr viel über Kroatien genannt. Peter kennt die Grenzen, die neuen Grenzen noch nicht. Also bei Peter hört der Atlas ungefähr 1980 auf. Ja. Also er redet auch noch immer von der DDR. Das Kaiserreich China ist auch immer noch, mag ich auch noch sehr gern. Also da geografisch ist er halt einfach, er ist gut, aber er ist stehen geblieben. Ah. Okay. Also stille Revolution. Ja. Das vor allen Dingen, das Problem ist halt, er ist bei der GUS, der Gemeinschaft der unzufriedenen Staaten, so nennt er noch immer Russland. Oh. Ja. Also war ja nur eine kurze Etappe, obwohl die gibt es ja heute noch, die GUS. Ja. Ja. Okay, stille Revolution. Die stille Revolution war damals in Kanada. Und damals war 2006, als Terrence und Philip eine ganz schlimme Folge rausgebracht haben und dann dieser Krieg anfing, still, na, das passt alles nicht. Also genau, es wurde ja... Aber ist doch eigentlich schon mal schön, weil unser Lieblingsland ist ja Kanada, eben weil es so downsized ist. In Kanada sind sogar die Revolutionen still. Da rennt keiner über die Straße. Und die stille Revolution war, als Kanada mal wieder Terrence und Philip Folgen produziert hat und die ja bekannt für seinen Pups-Humor sind. Ja. Und in der einen Folge für den amerikanischen Markt, die Pilotfolge, um da in Fox reinzukommen, haben sie die Fürze einfach still gelassen. Das war die stille Revolution. Steile These. Dann sind wir voll im South Park-Universum, aber ist falsch. Ist falsch. Ja, aber ich geb dir noch einen kleinen Tipp. Ja. Kanada zeichnet sich ja auch ähnlich wie Belgien tut, nur noch mit noch mehr Sprachen. Ah, okay, es war ein Konflikt im Thema, was ist die Landessprache? Französisch oder Englisch? So ist das Thema. Was ist die amtliche, wie nennt man es, die Amtssprache? Amtssprache. Amtssprache. Das ist so ähnlich wie und bei Bottsprache. Ja, die wurde ja von Jean-Luc Trudeau damals eingeführt. Jean-Luc Trudeau. Jean-Paul Trudeau. Jean-Paul Trudeau, Entschuldigung. Der Großvater vom heutigen Trudeau. Jean-Paul Trudeau. Jean-Paul Trudeau. Heiner Jean-Paul Trudeau. Okay, ich weiß es jetzt. Also es ging die französischsprachige Minderheit, die ein bisschen kleiner ist wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, sie ist bevölkerungstechnisch gar nicht so klein, wie nicht man denkt. Nicht so viel weil kleiner, Kanada, aber sagen wir mal schon mehr englischsprachige. Also auch die Fläche ist wesentlich mehr. Also in Kanada ist einfach der französischsprachige, ist der Neger der Nation. Ja, und das war. Also das ist ein Zitat aus einem alten Buch. Der Südsee, Übersee. Südsee-Kaiser. Südsee-Kaiser-Nation. Ja, so, gut. Ich wollte nur nochmal. Ganz kurz, stimmt, das ging um den Konflikt zwischen Frankophonen und Anglophonen. Ich glaube, du hast eine richtige Spur. Genau. Ja. Vor allen Dingen, ich mag es so, weil die Frankophonen sind ja die Quebecaren. Also Quebec, die Stadt, ist ja so das Zentrum der Frankophonen. Quebana. Und nämlich das ist das Schöne, Quebec ist eigentlich das Kanada Kanadas. Deswegen habe ich mir das extra ausgesucht, weil es sehr schön ist, dass Kanada selbst nochmal ein Kanada hat. Tatsächlich? Ja. Hat Quebec selbst auch nochmal ein Kanada? Montreal ist das Kanada des Quebec Cities oder andersrum? Da bin ich mir unsicher. Und dann gibt es aber Stadtteile Quebec West. Wir müssen uns mehr in Quebec... Ich habe zum Glück einen guten Freund, der tatsächlich ein Jahr lang in Quebec gewohnt hat. Vielleicht sollten wir den mal einladen, der lebt zwar nicht in Stuttgart, aber vielleicht sollten wir den mal einladen, dass er uns einfach mal über Quebec erzählt. Er war ein Jahr da. Er war ein Jahr in Quebec. Vor Ort. Ja. Aber ich bin eher bei den Anglophonen Kanadiern, weil ich die verstehen kann und die nicht Französisch sprechen. Was ich grundsätzlich unsympathisch finde. Französisch sprechen? Nein, ich liebe Französisch sprechen. Sprechen. Ja. Wir hatten heute schon Griechisch-Anal-Sexwitz. Dann können wir auch einen Oral-Sexwitz machen. Also, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie du darauf kommst, aber das, ja. Aber das ist schön. Wir haben so viel Wissen heute drin und trotzdem sind wir auch wie in der Schule in der 9. Klasse. Wenn Französisch oder Griechisch fällt, ist bei uns der Kopf sofort braun oder. Ja, klar. Oder unsere Hosen sind braun. Oh, hast du eine Hose hier im Bad an? Nein. Jetzt wird es ganz korrekt. Nicht immer, weil er homophob ist. Er ist homophob. Frankophob und homophob. Wobei Franzosen und. Quebecophob. Ich liebe alle Menschen, auch Franzosen. Ich habe kein Problem mit Franzosen. Als ich in der Schule war und mein Französischlehrer ein Arsch war, in meiner 14-jähriger Logik war natürlich Frankreich scheiße. Ja. Logisch. Und man kriegt das aber ja auch jetzt als, mit Mitte 40. Wir sind ja die Generation Simpsons, man kriegt das ja von den Simpsons auch vermittelt. Ich kann mich. Gibt es die Simpsons überhaupt noch? Die gibt es noch, aber ist ja auch egal, man ist damit aufgewachsen und gibt eins, wo Homer ein peinliches Video im Internet gibt und da lacht die ganze Welt. Und die ganze Welt lacht einfach immer normal. Und dann schwenkt immer so der Globus hin und her und dann wird Frankreich eingeblendet und dann hörst du nur so ein. Und dann hörst du in Afrika nur Klacklaute. Das ist schon lustig, aber auch eigentlich schon sehr ja, rassistisch. Rassistisch? Aber noch schöner ist, Lisa ist irgendwann in der Schule und da wird Französisch unterrichtet und dann macht der Lehrer einen Witz, nee, dann macht ein Schüler einen Witz und alle Schüler lachen, normal. Und dann sagt der Lehrer, en français, und alle dann so, ho, ho, ho, ho, ho. Und das sind gute Simpsons-Witze. Ja, Simpsons. Ja, die hatten irgendwann ihre Hochzeit, aber dann war es auch geprägt. Aber stille Revolution. Also wir haben eigentlich alle Kanada-Themen drin, die wir brauchen. Ja, das ist jetzt die Frage. Ich behaupte jetzt einfach mal. Also ich behaupte jetzt mal was. Und wir haben ja Dr. Josh. Und dann klären wir auf, dass die französischsprachige Minderheit, also die ist eine Minderheit, weil sie ein bisschen weniger sind, haben mehr auf ihr Recht bestanden, dass das Amtssprache bleibt, weil die Anglophonen das abschaffen wollten und haben dann einfach keine geilen französischen Songs mehr im Radio gespielt. Putain. JTAM. Also JTAM. Das war die, das war die Protestaktion. Oh. Das hat sich ausgeweitet zur Revolution. Ja, die stille Revolution. Damit sind die Anglophonen dann eingeknickt. Shit, wir wollen eure geilen französischen Songs im Radio hören. Okay, ihr dürft's als, wir machen's als Amtssprache, wir machen Französisch, Englisches. Und das ist natürlich absolut richtig, deswegen heißt es auch die stille Revolution, weil die Revolution ausgelöst wurde, dadurch, dass keine französischen Songs mehr im Radio gespielt wurden. Ja, und auch, genau, aber auch tatsächlich auch kein anderer Song in der Zeit gespielt wurde. 3 Minuten 50 Stille. Anders wie die 107.7, zum Beispiel alle 15 Minuten Knocking on Heaven's Door oder Bicycle von Queen spielt, weil die immer eine Playlist von nur 40 Titeln, glaube ich, haben. Bicycle von Queen ist übrigens eine Anspielung auf die Erfindung des LSD, weil der Albert Hoffmann damals mit dem Fahrrad, nachdem er das erste Mal sich selber LSD verabreicht hat, durch die Gegend gefahren ist. Ah, ey, wie viele Sachen haben wir heute schon gelernt? Das ist ein Funfact, den ich einfach... Ich empfehle übrigens jedem, diesen wissenschaftlichen Bericht über die erste LSD-Erfahrung zu lesen. Es ist wirklich zum Schießen. Okay. Und da kannst du jetzt noch kurz Werbung schalten. Es ist zum Schießen. Zum Schießen. Genau wie Heckler und Koch. Brauchen Sie die HKMP5. Peter wird also angeblich verdient, ich glaube dir noch immer nicht, 65.000 Euro im Jahr zahlen die mir. Also seitdem dieser zerschredderte Banksy da an der Wand hängt, glaube ich mittlerweile schon dran. Er hat, glaube ich, tatsächlich einen Sponsorvertrag mit Heckler und Koch. Würde und ich verdiene nichts nicht wundern. Mit dem Podcast und er verdient ordentlich dank Waffen ein. Genau, ich liebe Gewalt, ja. Ich hasse Franzosen. Du zerschredderst einen Banksy. Mach mich lustig über Holocaust. Ja. Ja, das, da cool. Kriegt man Kohle von Heckler und Koch. Okay. Jetzt wollen wir auch noch hören, was die Kanadier Kanadas war das? Ach, das war gar nicht richtig. Grundsätzlich hast du den Konflikt schon sehr gut benannt. Es geht wirklich um den Streit zwischen den Frankophonen und den Anglophonen. Angel Dust. Kanadier. Die Sache gebärdet sich natürlich ein bisschen komplexer, als du es jetzt dargestellt hast. Es geht natürlich nicht um Songs, die im Radio gespielt werden, sondern es geht wirklich um die Rechte, die die französische Minderheit wollte. Allerdings muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich bis zum Tag, als mir die Themen genannt wurden, noch nie etwas von der stillen Revolution gehört hatte. Ja gut, so laut war sie auch. War ja leise. Das ist halt wie wenn man einen Biologen fragt, hey, wie heißt denn dieser Baum da? Und er sagt, hey, keine Ahnung. Ich bin Neurowissenschaftler. So geht es den Historikern halt auch. Es gibt einfach Themen, da hat man keine Ahnung davon und das gehört wirklich dazu. Aber du hast vielleicht mal drüber geguckt, wann war das? Wann haben die sich gestritten? Ungefähr oder du? Ich habe mir also angeguckt, aber ich habe ihn vergessen. Ich habe keine Ahnung. Weil, aber es ist noch ganz so lange her. Ist sowas letztes Jahrhundert passiert oder war das vorher? Aber ich fand es ganz schön. Da kein Mensch weiß irgendwas über Kanada. Also, Kanada gibt einen sehr kurzen Wikipedia-Artikel auch darüber, weil es ist auch sehr unbekannt. Aber das Schöne ist einfach, deswegen habe ich es auch ausgesucht, weil unser Kanada-Bild wieder sehr bestätigt. Sie machen keine laute Revolution, das ist eine stille Revolution. Die haben eigentlich, im Endeffekt haben sie einfach boykottiert, aber dann auch sehr leise, um ihre Rechte durchzusetzen. Mhm. Ich glaube, sie haben sich auch nicht mehr beteiligt an den gesamtkanadischen Parlaments und so weiter. Und es war 1955 ungefähr, 60er Jahre. 55 ist der Knopf, glaube ich, aufgebrochen, 60er Jahre ist dann. Ah, 60er. Es ging ja natürlich auch nicht nur um die Emanzipierung der Frankophonen, sondern es ging auch wirklich um eine Säkularisation. Es ging auch wirklich darum, sich von diesem ganzen römisch-katholischen Komplex, der damals die ganze soziale Struktur dieses Landes ausgemacht hat, zu emanzipieren. Wir reden, wie ich gerade sehe, über die 1960er Jahre. Interessant. Ach, du hast ich habe eben 60er auch gesagt. Deswegen, ja. Verrückt. Ja. Vielleicht habe ich es auch früher gesehen, vor meinem inneren Auge. Oder dank des du warst einfach dabei. Listet euch einfach durch, würde ich sagen. Auf jeden Fall waren Bischof gegen die Quebecan und deswegen hängen Peter und ich auch immer gerne in unserem Zimmer sowohl die blau-weiße Quebec-Fahne als auch das Ahornblatt auf, weil uns beide Seiten wirklich am Herzen liegen. Und du musst dich jetzt auch gar nicht so wehren. Oh, say, can you see? By the dawn's early light, oh, maple leaf. Oh, I believe. I believe. Maple the Maple Leaf. Oh, Canada, so can you oh, see? Can you, oh, Canada. Ein Maple Leaf. Ja. Geil. Geil. Ziemlich ja. geiles Thema, muss ich sagen. Man sollte mehr darüber wissen, ja. tut man aber nicht. Stille Revolution. Vielleicht hätten sie doch mal einmal Merde schreien sollen. Dann wäre wär die leise Revolution gewesen. Man wüsste vielleicht mehr. Ja. Aber wie gesagt, ich wollte irgendwas aus Kanada haben. Ja, sehr ja. gut. Und ja. Vor allem haben wir alle drei was Neues gelernt. Ja. Und unsere Hörer. Hast du das aufgeschnappt? Alle drei Hörer. Ich habe tatsächlich, das ist nämlich auch sehr faszinierend. Kanada gegoogelt? Nee, historische Ereignisse in Kanada gegoogelt. Und du findest da so ein paar kleine Sachen. Sie wollten ja auch mal die Monarchie irgendwie so loswerden. Da waren sie aber auch nicht so konsequent. Und das Coole an Kanada ist eigentlich, da ist auch super wenig passiert. Und dann Stille Revolution und Quebec. Dann dachte ich, geil, das Kanada Kanadas. Was für ein und dann Land. Halten sie noch was die Fresse, wenn sie eine Revolution Land. Machen. Da kann man, das ist, wundert mich auch nicht, dass ihr als Deutsche Kanada so geil findet, weil wenn man die ganze Zeit so exponiert ist in der Weltgeschichte, dann sehnt man sich auch einfach zu einer stilleren, ja, stilleren ja, Position. Und ja. trotzdem scheiße und groß. Und ich glaube, jeder hat mal in seinem Leben diesen Moment gehabt, wo er gedacht hat, ach so, an so einem kanadischen See in der Hütte sitzen und einfach den Scheiß machen, den ich gerne machen würde. Also angeln, Crack rauchen, was man will. Auf LSD Fahrrad fahren. Das ist war auch ein also, Kanadier. Und Queen hören. Green Day. Basket Bike. Ja. Und also letzte Woche am 31. Oktober kam ja dieses Biopic über Freddie Mercury raus und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, sich anzuschauen. Das ist ganz ganz toller Film. Auf einem Streaming Portal im Internet zu finden. Dem Streaming-Portal deines Vertrauens, ja. Okay. Dieser Queen-Film, der kommt im Kino dann, oder? Der kommt im Kino. Der kam jetzt im Kino oder läuft gerade im Kino, weil wir ja mitten im November sind. Mitten im November. Ja. Winston Churchill hatte ja übrigens nach dem Foo Fighters auch eine dritte Karriere bei The Queen. The Queen. Nicht Queen Day. Nee, doch Queen Day. Er hat eine Punkrock-Cover-Band gegründet, wo Queen-Songs in Punkrock-Versionen gespielt wurden. Queen Day. Das ist eine sehr innovative Idee. Ja, das ist ganz geil eigentlich. Ja. Mit Winston Churchill. Mit Winston Churchill am Schlagzeug. Also, ja. Nee, der ist dann zum Gesang gewechselt, glaube ich. I'm gonna have myself. Aber das warst du leider auch nicht, Dr. Joss. Und zwar hatte Winston Churchill tatsächlich, nachdem er sein Premierministeramt aufgegeben hat, eine zweite Karriere mit einer Band namens Foo Fighters. Da ist er vom Regierungsschlagzeug zum Gesang gewechselt. Ah. Aber die zweite Karriere. Man dachte schon. Ah, nachdem Kurt Cobain gestorben ist, hat er ihn am Schlagzeug ersetzt. Ja, aber ist zum Gesang gewechselt. Oh. Ja. Oh. Das haben wir mal in unserer zweiten Folge aufgedeckt. Ja, irgendwie, mir kommt es bekannt vor. Haben wir in der Doku gesehen, ja. Winston Churchill hatte auf jeden Fall mal eine zweite Karriere mit den Foo Fighters. Ja. Ja. Und cool. Das zusammengefasst war die Stille Revolution. In Kanada. In Kanada. So, jetzt habe ich noch eins, glaube ich, final. Ja, ja, eins haben wir noch. Eins haben wir noch. Das war, wir hatten Barschel. Barschel? Wir hatten Uwe Udo Barschel. Ich finde, Uwe Barschel würde viel schöner klingen. Was war denn mein dritter? Nee, ja, was war dein dritter? Wir hatten die Barschel-Affäre, wir hatten den langen Marsch und als drittes... Wir hatten die CIA-Operation 1986. In Worms. Oh, das ist auch ein spannendes Thema, ja. Kenne ich sogar. Aber das ist im Prinzip, ist ja relativ bekannt, weil dadurch ja fast die Wende nochmal gefährdet gewesen wäre. Weil Kohl hat ja, also gerade Kohl als Pfälzer hatte natürlich Connections in Worms. Ja, das ist langweilig. Und die CIA hat natürlich die ganze Pershing-Geschichte verdecken wollte dann. Pershing statt Petting. Genau, und in Spandalen und in Rammstein ja im Endeffekt... Petting statt Pershing, ja. Aber in Rammstein und Spandalen wurden ja Atomwaffen auch damals gelagert, was aber kein Deutscher wissen wollte. Und dann waren ja die sogenannten Wormser Akten, die aufgedeckt werden sollten, wo Kohl dann eigentlich im Prinzip mit Ronnie Reagan alles einfach geschreddert hat. Hat es eigentlich auch damals zu dieser großen Explosion in Prüm, deiner Heimatstadt, geführt? Nee, die war 48, 47. Okay, ich löse es mal kurz auf. Nach dem Nürnberger Prozess. Ich löse es jetzt mal kurz auf. Das dritte Thema war die Schlacht bei Issos. Bitte was? Schlacht bei Issos, Jean-Paul. Da habe ich irgendwas mit meinen Notizen durcheinander gebracht. Nee, ich habe hier ganz klar CIA-Operation in Worms. Wer zum Teufel hat mir dann Schlacht bei Issos geschrieben? Ich dachte. Schlacht bei Issos? Issos? Schlacht bei Issos? 333 bei Issos Keilerei? Das war mal, das hatten wir 77 mal überlegt. Heißt Gott, 88 Nazi-Schrott. Ja, aber Worms kennst du trotzdem, oder? Ja, ich die kenne CIA Worms, ja, natürlich. Die CIA-Operation 85 in Worms. 86 Fahrt. Wende, Gefährdung, Kohl schreddert Akten. Kohl schreddert immer Akten. Ronny Reggen ruft bei Kohl an, hallo, Helmut. Hallo. Und der Pfälzer Saumagen antwortet. Ich, du bist der Experte, du musst jetzt aufklären. Ich habe mich auf die Schlacht bei Issos vorbereitet. Also du kennst die CIA-Operation von 86 in Worms nicht? Makedonischer Krieg, Alexander gegen Persien. Hast du was von dem Nelson Mandela-Attentat in Worms mitgekriegt? Ja, natürlich. Ich meine, Nelson Mandela hat sich ja dann damals in Worms zum Kaiser krönen lassen von Südafrika. Ja, richtig, ja. Richtig. Jetzt bist du nämlich mal der Gefragte. Ja, ihr habt mich ja nicht umsonst eingeladen. Naja, stimmt. Nee, jedenfalls, gut. Ja, da haben wir nochmal gewechselt scheinbar und da konnte sich... da haben wir irgendwas durcheinander gebracht, das tut mir leid. Das ist jetzt echt unangenehm auch. Wäre jetzt natürlich auch sehr, sehr unangenehm, wenn wir da irgendwas verwechselt hätten. Ja. Dann sollen wir die Schlacht bei Issos da noch nehmen? Vielleicht, dann aber, weiß nicht... Also die CIA-Operation in Worms 86 finde ich eigentlich interessanter als die Schlacht bei Issos, weil das sagt mir gar nichts. Sagt dir die Schlacht von Worms was? Die Schlacht von Worms. Die CIA 1933. Ja. Tja. Vor Christus. Wollen wir die Wundertüte aufmachen, jetzt unsere Hörer noch mit. Wir wollten dir noch eine kleine Falle stellen. Es gab nie eine CIA-Operation in Worms. Echt nicht? Nein. Und ich bin total drauf reingefallen. Ja, oh Mann. Ey, komm, High Five, Sean, Alter. Geil. Ja, weil ziemlich geil. Wir sind der Prank-Podcast Nummer 1. Prank-Podcast. Obwohl, ich habe schon bei dir ein bisschen die Empörung gespürt. Wie, ihr wolltet die Schlacht von... Worms? Worms. CIA-Operation. Schlacht von Issos klingt mir sehr nach Antike. So, jetzt erzähl mir, was Antike. War Schlacht von Issos? Antike? Ja. Noch immer die Antike war. Griechenland? Wann endet denn die Antike? In welchem Jahr war denn die Schlacht von Issos? Das ist, glaube ich, das Interessante. Ich würde sogar vor Christus gehen. Ja. 320 vor Christus. Nicht schlecht. Also nah dran. Na dran, ist auch vorbei. Endet die Antike mit Christus Geburt? Nein, leider. Nee. Die Antike endet eigentlich mit der Teilung von Rom. In Ostrom mit Byzanz als Hauptstadt und Westrom mit Rom als Hauptstadt. Mist, ich habe 5 Jahre lang Byzantinistik studiert und habe nichts mehr behalten. Nichts. Ja, Byzanz heißt ja auch mittlerweile Konstantinopel und es wird meiner Ansicht nach auch einfach mal Zeit für einen neuen mittlerweile Kreuzzug. Heißt es auch Istanbul. Seit wann? Seit, glaube ich, 4 Minuten. Leute, also jetzt muss also ich mal... Ich glaube, ich lebe in der Vergangenheit. Aber diese Geografie-Sache ist echt gefährlich. Kauf du dir mal bitte einen Dürker-Atlas, diesen großen, der wenigstens nach 90 passiert. Ich schulde jetzt dir noch. Bitte auch rein, der irgendwie nach 1800 getroffen ist. Also mein Globus, auf meinem Globus Amerika nicht mal drauf. Ich schulde dem Werkgymnasium Heidenheim immer noch 48 Mark 95 für meinen Atlas. Wer nicht? Klar. Ich habe ihn nicht zurückgegeben. Aber gebunden halt, eingebunden. Aber vielleicht war das auch gerade zur Wende, da musst du mal einen neuen anschaffen. Ich würde an euch beiden Stellen würde ich sagen, ach komm, Karten verändern sich, Menschen verändern sich, Issos verändert sich. Issos hat sich verändert. Nach der Schlacht von Issos. In den letzten 3000 Jahren. Ich würde sagen, ganz stark, Griechen sind auf jeden Fall involviert. Die Griechen heißen noch nicht mal Griechen, aber ja. Ja, hat aber nichts mit irgendwelchen alten Mythen zu tun, die auch in der Ilias oder Odyssee beschrieben wurden. Da sind wir schon später dran. Nein, es geht um Alexander den Langen. Jetzt hätte ich Alexander den Großen auspacken können. Alexander der Lange, ja. Aber wie kann er denn bitte einen langen Marsch auf einer Insel machen? Na, im Kreis. Aber das Jahr, kriegst du das noch hin? Du warst bei 310 vor allem? 320 vor Christus. 20? Ja. Bist wirklich sehr nah dran. 321, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 33? Ja! 333 bei Isus Keilerei, ich habe es vorher schon gesagt, aber so. Experten hört ja sogar schon gesagt. Da habe ich sofort gequasselt, 77 Heißgrüß Gott, 88 Nazi-Schrott. Aber 72 okay. Jungfrauen. Genau, 333 bei Isus Keilerei. Okay, muss man das kennen? Nee, ich kenne nur diesen. Ich kenne tatsächlich nur diesen Spruch, okay. 333 bei Isus Keilerei. Ich frage mal unseren Experten, der dafür Experte ist und sich eben gegen unsere Worms-Verschwörung sofort sofort gemerkt. Sofort rebelliert hat. Ja, dann ja. Mach dich zum Experten. Mhm. Ja. Ich hoffe, du hast trotzdem. Also Alexander der Lange, den kennt ja wirklich jedes Kind ja. Quasi. Alexander der, und der Lange. Alexander der Große. Gab es mal einen Radfahrer oder so, der so hieß? Alexander Lange? Nee, egal. Ja. Naja, wie soll man diesen Typen beschreiben? Du hast eigentlich nichts zu tun, also nimmst du deinen ganzen Staat mit, weil du hast ja eigentlich quasi kein Heimatland. Makedonien ist ja eher so ein bisschen ein Schrottland. Also ziehst du mit deinem ganzen Hofstaat und deiner ganzen Armee einfach durch die ganze bekannte Welt und eroberst alles, was dir entgegenkommt. Wer ist damals das beherrschende Reich? Die Perser. Immer noch. Wir sehen ja das dann nochmal, sie verlieren dann zweimal gegen die Griechen. Da bei Sparta gegen Sparta, die sich dann mit Athena verbünden, bevor sie sich dann gegenseitig an die Gurgel gehen. Das war alles noch später dann. Ja. Yeah. Okay. Hey, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich kenne nur 333 bei Isos Keiler. Deswegen wolltest du da haben. Ja. Auf jeden Fall. Sorry. Setzt Alex. Alex. Also hier kommt Alex. Alex. Wir nennen ja alle Leute, die Alex heißen, heißen bei uns Al. Al. Al. Al. Al. Al. Great. Al. Nee, Al. A-L. Alan. Ah, Al. Bundy. Al der Große. Al der Lange. Obwohl Alex, finde ich. Kommt, ist der Song von Toten Hosen, hier kommt Alex, vielleicht tatsächlich auf Alex den Langen? Ja, nee, das hat überhaupt nichts mit Clockwork Orange zu tun, sondern es geht wirklich um Alexander den Langen. Ja, Clockwork Orange. Ich sag, da geht es um den Trainer von Fortuna Düsseldorf, der hieß irgendwie Alexander irgendwas. Oh, das erinnert mich nochmal an eine alte Folge. Weißt du, wie der aktuelle Trainer von Augsburg heißt? Nee. Ich hasse Fußball. Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt, super Name. Das ist wirklich ein super Name. Der ist sehr nah dran an einem Namen, den man... Also ich finde Eintracht Frankfurt schon einen tollen Namen, aber ich kann es euch wirklich nicht sagen. Den kann man fast erraten. Willst du mal... Nee, sagen wir mal einfach. Aber so wie man sagt halt einfach. Also, Adolf Hütter. Oh. Er heißt nicht Adolf Hütter. Dünnes Eis. Dünnes Eis. Und der Faszinierende ist, das haben wir nämlich schon aufgearbeitet, bevor wir nochmal in die Antike gehen. Er ist noch nicht so alt. Also er selbst kann nichts dafür. Aber seine Eltern... haben ihn nach 45 so genannt. Rate mal, aus welchem Land Adolf Hütter stammt. Sachsen. Nee. Also nicht Bundesland, sondern Staat. Schon klar. Also ich sag, ich gebe dir noch einen Tipp, er dürfte niemals Synchronsprecher werden. Oh, ja. Ja, mit Migranten. Die Schweiz. Nein. Die Ostschweiz. Die Ostschweiz. Österschweiz. Also Land Deutschland. Ach, daher kommt Österreich. Ja, Österschweiz hieß es früher. Ja. Östlich von der Schweiz ist. Österreichische Schweiz. So wurde im Mittelalter noch ausgesprochen, das ist die österreichische Schweiz. Mhm. Da haben wir irgendwann Österschweiz gesagt. Aber die Österreicher nennen sich ja auch nicht Österreicher, oder? Die haben eine ganz abgefahrene. Die nennen sich Niemenschi. Oder Niemetzk. Die sind auch sehr, sehr, sehr provinziell. Also der Tiroler selbst würde sich, glaube ich, zum Beispiel nicht Österreicher nennen und der Wiener selbst ist... Sondern Wiener Italiener. Ja. Die sind sehr lokalpatriotistisch oder... Kanadier. Wir müssen aber nochmal... Genau. Waren wir damit fertig, bevor wir jetzt... Isos. Achso, ja, ganz also, kurz. Okay. Isos, also, Karl der, du Karl merkst, dass wir immer abschweifen. Gegen Karl der Große gegen hat halt Piafra. Mal wieder hart gerockt, weil er halt einfach... ein großartiger Feldherr war, also, was soll man anderes sagen? Er wusste, seine Flotte ist den Persern unterlegen, also hat er sie einfach abgefackelt. Ist dann nur mit seinem Landherr weitergezogen und hat König Darius, glaube ich. König David? Nee, Darius, keine Ahnung. Auf jeden Fall den in der offenen Landschlacht herausgefordert. Nicht herausgefordert, er ist auf ihn zumarschiert. Sie kamen ihm entgegen, waren überlegen. Er zieht sich zurück in eine überlegene Position, lässt sie auf sich zukommen, greift dann in einem wirklich saucoolen Move den König mehr. Oh Gott, Mensch, es sieht so aus, als würde er über den Boden rutschen. Es sieht aus, als würde er vorwärts laufen, bewegt sich aber nach hinten. Ja. What? Ist das wirklich passiert? Er bewegt sich nach hinten, bereitet aber eigentlich seinen Angriff vor. Auf jeden Fall, persische Armee zieht sich zurück und Alexander nimmt sowohl die Frau von dem persischen König als auch seinen Bruder, als auch noch was weiß ich wie viele Leute gefangen. Moment. Und hat seither wirklich einen harten Trumpf irgendwie gegen die Perser in der Hand. Der persische König bietet ihm dann alle möglichen Ländereien an, aber Alexander wäre natürlich nicht Alexander der Lange, wenn er nicht standhaft bleiben würde und einfach dann als nächstes auf die persische Hauptstadt zu marschiert. Und ja. Alexander der Große ist wie ein Backpack-Tourist in Thailand. Er nimmt sich die Frauen. Alexander der Lange. Alexander der Lange, habe ich ja Große gesagt? Ja. Alexander der Lange verziehen. Ist wie so ein Backpacker in Thailand. Zieht die ganze Zeit rum, nimmt sich, was er haben möchte und benimmt sich total respektlos. Fühlt sich gleichzeitig so, wie als würde er die Kultur des Landes erforschen, weil das hat sich ja Alexander... Ja, aber wie ein Backpacker auch, in Thailand, ja, oder? Das, also Vergleich ist nicht total aus der Luft gegriffen. Ja, nicht? Alexander der Lange, der erste Backpacker der Historie. Also ich glaube, es ist ja nicht so, dass wir hier nur Fakten wiederkauen. Wir entwickeln wirklich neue Interpretationen von Geschichte. Ja. Nächste Woche wahrscheinlich im History Magazin. Ja, Guido Knops Kinn, wenn die Kinder nicht beim ZDF Fernsehgarten sein Kinn kaputt gespielt haben. Weil sie da zu viel rumgeklettert sind, weil der Abdruck gemacht wurde, gerade aus Gips. Mhm. Guido Knopp. Den können wir auch eigentlich mal einladen, aber dann auch mit Dr. Josch zusammen, weil dann kannst du ihn mal aufklären. Oh, mit dem. Auch wenn du keine Ahnung hast von der. Mal unterhalten. Auch wenn du keine Ahnung davon hast, was die CIA in Worms 86 angestellt hat, da bin ich ja noch immer enttäuscht. Guido Knopp sich gesperrt. Erkennt auch die Urteile der Nürnberger Prozesse nicht an. Die BRD schon, Guido Knopp nicht. Und deshalb, ja. Ist Guido Knopp der Fehlerflüsterer unserer Kanzlerin? Ja. Ja. Spannende Folge. Spannende Folge. Spannende Folge. Junge. Ich muss mal mein Näschen putzen. Ich putze die noch, bevor wir uns verabschieden. Ich gehe aber in der Ecke. Ihr könnt euch so lange unterhalten, dann haben wir nochmal so Special Effects. Wie hat's dir denn gefallen, Josh, bei uns? Ich war skurril. Ja, skurril wäre schon beinahe ein bisschen zu wenig gesagt. Also ich muss sagen, das macht aber auch einfach diese heimelige Stimmung hier in der Badewanne. Kurios! Der Dampfspeil, diese Kerzen hier in der Ecke. Nimm mal den ganz, ganz, ganz großartig. Nah am Poloch. Hatten wir nicht eigentlich noch ein Thema? Ja, Worms wollte es ja nicht besprechen. Ach, fuck. Ja, das ist richtig. Wir hatten... Nee, wir haben alle sechs. Jeder hatte drei. Ja. Plus Worms. CIA und Worms. Ja. Also sieben. Ja. Plus deine drei noch am Anfang. Bonus drei. Wow. Also wir haben heute von... Was ist denn 6 plus 1 plus 3? Ist 10. Ja. 10 Sachen haben die Leute heute gelernt. Ja. Genau. Und wir müssen heute noch den Wikipedia-Eintrag über Worms schreiben, damit die Leute auch nachlesen können, was da wirklich passiert ist, als Helmut Kohl zusammen mit Michael Richter, damals nur Richter, weil da hat sie Kohl noch nicht geheiratet, die Akten für Ronnie Reagan geschreddert hat, damit die Atombomben in Spandalen und Rammstein unentdeckt bleiben. Mhm. Ja. Und Rheinland-Pfalz den ICE-Bahnhof Montabaur bekommt. Rheinland-Pfalz ist das zentrale Thema. Rheinland-Pfalz ist ja auch der Kanada Deutschlands. Muss man einfach so sagen. Naja. Rheinland-Pfalz ist eher so das Mississippi Deutschlands. Viele Flüsse. Zwei. Ist Mississippi eigentlich das Chemnitz der USA? Ich glaube, die ganzen Südstaaten sind das Chemnitz der USA. Mississippi ist ein Staat. Ja, ja, aber... Ja. Ein Fluss, dachte ich. Und ein Fluss. Obwohl, es gibt bestimmt noch eine Stadt, oder? Obwohl, in welchem Staat liegt der Norlands? Wie der... Norlands? Norlands. Norlands. Also der Einheimische sagt nicht New Orleans, sondern sagt Norlands. Nouvelle Orléans, sagen wir ja, in der stillen Revolution. Ja. Nouvelle Orléans. Ihr Quebecaren. Quebecer. Nee, du bist der Quebecer, ich bin der Anglophone. Ach, wir kommen völlig durcheinander. Ja. Wollen wir noch was singen zum Abschied? Der kam bei der letzten Folge super an, als wir Dustin the Wind gesungen haben. Ja, ihr habt Dustin the Wind gesungen. Ja, richtig gut. Da habe ich abgeschaltet. Ja. Ja, der war auch besser so. Meine Mitfahrerin hat im Auto gesagt, als ich gesagt habe, man kann ja mal reinhören, hat dann gesagt, bitte macht das nicht mehr. Deswegen würde ich nochmal ein Lied singen. Und zwar, das Wandern ist es Müllers Lust auf Chinesisch zum Abschied. Und ja, bevor wir das machen, danken wir natürlich Dr. Josch, der auf seinem historischen Institut in Stuttgart, Wangen, Möhringen. Wangen-Möhringen, Wangen-Möhringen. Das Quebec Stuttgarts. Das Quebec Stuttgarts extra seine Mitarbeiter im Stich gelassen hat, die heute, glaube ich, den Prümmer Urbar untersuchen. Definitiv. Und Dr. Josch hat die Untersuchung dieses historischen Dokumentes kurz unterbrochen, um uns zu besuchen. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Thank you for having me. Ich würde akademisch klopfen, aber das stört unsere Hörer wieder. Aber wir können ja akademisch irgendwo hinklopfen. Ich mach dann mal die Chess-Hand. Es war eine sehr schöne Folge. So wie Mao. Scheiße.